Das ist ja ganz irre. Ja, ich noch, du bist zum ersten Mal in Köln und mir hat dir der Dom gefallen. Hast du ihn schon besichtigt? Ich bin beim Bahnhof hoch, rausgelaufen und dann sieht man den halt. Ne? Ja, ja. Er ist wirklich sehr groß. Sehr groß, ne? Ja. Baustil, Gotik ist so dein Ding. Ja, genau. Das wissen ja die, das wissen ja meine wahren Fans. Ja, das ist ein Gotik-Freak. Ich bin richtiger, genau, richtiger GF, ein Gotik-Freak und geht auch auf Conventions. Ja. Kommt eigentlich Gotik auch im weitesten Sinne aus dem gleichen Wortstamm wie Gothic? Das habe ich auch mal gefragt. Also das sind Leute, die sich schwarz anmalen und sich ritzen. Weiß nicht, ob das, nee, das ist Emo. Aber so also Gothic-Leute, die sich dann so Geschichtsfans, meinst du? Ja, sind die zumindest Fans vom Kölner Dom, weil es auch aus dem gleichen Kulturkreis kommt. Weiß ich nicht. Kann doch sein. Sehr, sehr gezwungene ja, sorry. Ey, ich finde das ein total natürliches Gespräch. Ich weiß auch nicht, alle Gespräche, die ich führe, enden immer bei Gothic. Ich weiß auch nicht, du hast mich jetzt gar nicht vorgestellt oder so, ne? Also nein, nicht, das ist ja, wir schneiden ja auch wahnsinnig viel. Also die Vorstellung kommt generell am Ende. Okay, sehr gut. So, wir fangen jetzt im Mittelteil an. Ich kann das dann auch kommt der Anfang. Aufmachen. Warte mal. Danke. Oh, ich finde es so schön, es ist gerade so eine ganz tolle Atmosphäre. Irgendwie. Es ist wie so eine WG-Party gerade, wie so eine Küche. Ich habe mich auch gefragt, ob ihr schneidet. Wusste ich gar nicht. Doch, wir schneiden manchmal. Wir schneiden extrem viel. Ja. Wir haben geschnitten. Wirklich jetzt? Also. Er hat sogar in der letzten Folge sogar nochmal was neu eingesprochen. Das einmal habe ich gar nicht gemerkt. Ja, einmal, ohne Scheiß. Aber nur so ein paar Sitze. Nein, wir haben einmal. Warte mal, so lustig. Nein, nein, nein, nein. Ja, im Nachhinein. Ja, und dann immer so mein Lachen schneide immer noch mal hinter seiner Lex. Hört mal hin, es ist immer dasselbe Lachen. Immer so eine Compilation aus Florentins Lachen. Ich habe einen Lachordner. Weißt du, was geil wäre, wenn du quasi im Nachhinein die Sendung halt wirklich schneidest und dann wirklich so dich so in den Sprech auch reinsprichst, sodass es nicht so unnatürlich kommt. Das heißt, du bist alleine noch mal im Studio. Ja, genau, so, genau. Ja, blablabla. Und dann auf jeden Fall. Und dann erzählst du so voll. Ich habe zwei Regisseure dahingesetzt, die mir sagen, das ist natürlich und nicht natürlich. Genau. Und ich habe Mickey Beisenherz, der mir noch ein paar Gags schreibt. Ja. Damit, weil ich bin privat ein wahnsinnig unlustiger Typ. Ja, klar. Aber in der letzten Folge haben wir wirklich transparent gemacht, wann wir schneiden. Da hat Florentin nochmal angesprochen, nachher geschnitten wegen also wann schlechte und Anekdote wann, und so. Wo wir schneiden, da haben wir wirklich genau gezeigt den Leuten, wann wir schneiden. Aber jetzt mal zu dir. Genug zu uns. Wir wollen auch mal ein bisschen über dich reden. Wir verstehen, also eine Sache verstehen wir nicht ganz. Und zwar, wie sind die Regeln genau? Es gibt ja die farbigen und die roten Kugeln. Und wir haben es so verstanden, dass wenn die roten Kugeln eingelocht wurden, dass sie dann nicht nochmal rauskommen und die farbigen schon. Oder also wie ist das? Ich frage mich halt, wie lange musst du diesen Satz machen, damit der Gag wirklich auch zündet jetzt gerade, den du machen willst? Ja, ganz offensichtlich war, nach den roten Kugeln war ich schon bei dir sozusagen mit dem Gag. Ja. Ich frage mich gerade die ganze Zeit, aber gut, dass du es langgezogen hast, weil ich habe mich die ganze Zeit währenddessen gefragt, gehe ich jetzt auf diesen Gag ein und tu so, als wäre ich jetzt Ronnie O'Sullivan und mach so ein bisschen, zieh diesen Gag total in die Länge. Sehr und so. Gut. Ja. Oder lasse ich dich einfach so ein bisschen eklig auflaufen und sagst so, ja, wegen Ronnie O'Sullivan, ne, und so. Aber, ja. Aber ich finde es gut, dass aber du hast ihn jetzt aber so hast. Eklig auflaufen lassen. aber auch sympathisch eklig auflaufen lassen. Danke, das ist what I do. Das heißt, du hast es gesagt, ich habe den Gag verstanden, mich aber bewusst dazu entschieden, ihn nicht mitzumachen. Genau. Das ist die arrogantestmögliche Permutation dieser beiden Variablen. Das ist die, großartig. Ich nenne sie gerne die Donny O'Sullivan. genau, das ist die Mathematik. Sagen, genau, die du bist der Eisberg und hast gerade die Florentin als Titanic auflaufen lassen, ja, kann ja man sagen. Okay. Ihr habt es gemerkt, bei uns zu Gast Ronnie O'Sullivan. Der weltberühmte Snooker-Profi aus Taschenbillard aus England. Das ist tatsächlich der einzige Gig, den wir uns vorbereitet haben. Der ist jetzt nach 4 Minuten schon vorbei. Ja, wie geht's dir sonst so? Also, du bist uncool, ja. Wenn Google einem vorschlägt, wie man selber eigentlich, wenn man eigentlich lieber sein Did you will. Mean, meinst du? Also du gibst einen Donny O'Sullivan und Google sagt dir, meinten sie Ronnie O'Sullivan, ja, den berühmten Snooker-Profi. Also Google sagt dir quasi, dieser Typ, nach dem du gerade suchst, es gibt einen cooleren. Du meinst bestimmt Ronnie O'Sullivan, oder? Donny O'Sullivan, forget it. Lieber den anderen. Habe ich ehrlich gesagt noch nie so gesehen. Ich finde es aber wahnsinnig lustig, das so zu sehen. Ja, stimmt eigentlich. Aber ich meine, ich mache mir da keine Sorgen, weil ich bin ja keine wirkliche Person des öffentlichen Lebens. Also deswegen, wenn man mich googelt, dann muss man ja, also braucht man nicht viel erwarten. Es gibt ja keinen Wikipedia-Eintrag von mir. Da haben wir uns auch, das ärgert uns immer. Aber ich meine, du bist ja ein Weltenbauer. Also es ist ja immer schwer, dich in Worte zu fassen. Du bist irgendwie, du kreierst Welten, Klangwelten. Also auch in Textinstallationen und so bist du ja zu Hause genau irgendwo. Und ich finde es eigentlich ganz interessant, wie du schaffst, da irgendwie interdisziplinär da irgendwie so eine eigene Sprache zu finden und dich da auch irgendwie so ganz wohl zu fühlen irgendwie. Viele haben ja, bei vielen Künstlern merkt man ja, dass es immer so eine gewisse Aufgeregtheit hat, so, oh, ich bin jetzt Künstler, ich mache das jetzt hier. Und bei dir ist es irgendwie, auch wenn du erst noch relativ jung bist, merkt man einfach, dass du da schon mit einer gewissen Relaxedheit, mit so einer Chillax-Attitüde daran gehst und das finde ich so entspannend. Okay, also machen wir jetzt tatsächlich komplett die ironische Figur Donny O'Sullivan oder ist das eine ernst gemeinte Frage? Es ist eine ernst gemeinte Frage. Ja, ich würde mich ja nicht als Künstler bezeichnen. Ne? Als Comedy-Projekt. Naja, als in erster Linie einfach als Mensch. Okay. Aber was heißt das denn, Mensch? Was heißt Mensch sein? Oh Gott, Alter. Schnauze. Das ist ja furchtbar. Also, du musst, ich glaube, Florentin, ne? Also, ich darf dich doch Florentin nennen. Ungern. Ja, ich würde jetzt mir wünschen, dass du die Frage gezielter stellst, damit ich die auch besser beantworten kann. Mhm. Das war mir sehr. Du kannst auch den Martin Sonneborn machen und sagen: sehr gute Frage, ich würde gerne auf eine andere antworten. Ich probiere es nochmal neu. Ich bin ganz sympathisch. Was muss ich machen, damit du mir die Nummer von Lena Meyer-Landrut gibst? Eigentlich musst du da gar nichts machen. Ich bin ja ein netter Typ und dann deichseln wir das irgendwie so. Könnten wir jetzt hier in der Sendung Lena Meyer-Landrut anrufen? Aber ganz kurz, was bringt dir das denn, wenn du die Nummer hast? Du traust dich doch genau, würdest du die Frau... Was soll das denn heißen? Ja, was willst du damit machen? Sehr gute Frage. Alles darin nach ist creepy. Natürlich würde ich sie anrufen. Alles aber creepy. Ich habe schon mal nach ihr gerufen, auf dem Echo. Da stand ich auf dem roten Teppich, also ich stand abseits des roten Teppichs. Machen da? Sie war auf dem roten und ich habe ihr hinterher gerufen. Ja, aber das ist nicht so weit weg von einem Anruf. Was quasi alle 100 Journalisten und Fotografen auch gemacht haben. Ja, alle, die da stehen, deren Ding ist. Wenn man jemanden persönlich schon mal angerufen hat, dann kann man ihn auch über die technische Elektronik anrufen. Das ist ja dann nicht mehr so weit weg. Also ich würde wetten, dass du, wenn du wirklich die Nummer jetzt hättest von Lena Meyer-Landrut, würdest du sie nicht anrufen. Du würdest wahrscheinlich so ganz nerdig erstmal auf WhatsApp adden, damit du sehen kannst, was dein Profilbild ist. Ja, genau. So, ne? So, und dann würdest du irgendwie du würdest einfach Hi schreiben, glaube ich. Aber wie ist es mit dem WhatsApp-Profilbild? Welches Bild wird da genau rangezogen? Weil ich verstehe das manchmal nicht. Und ich habe schon von Leuten manchmal gesagt bekommen, so cooles neues Profilbild. Und ich so, what, ich habe überhaupt nicht geändert. Nein, das wurde das dann geschickt. Ändern. Und ich dachte, das ist immer das Bild, das man als letztes versendet. Nein, auf gar keinen Fall. Oder dachte ich mir, was ist das denn? Oh Gott, komm mal ganz kurz. Warum habe ich einen Penis als Profilbild? Ja, genau. Warum habe ich denn so ein Wunder? Schönen Penis. Aber anders konnte ich mir das nicht erklären, warum ich wunderschönen das großen Penis. Hä? Aber das ist einfach nur, du kannst bei Facebook darüber anmelden, glaube ich, und dann hast du das Facebook-Profilbild. Wer macht das denn? Ich habe das ganz normal. Du kannst WhatsApp und dann kannst du einfach das selber einstellen. Das ist nicht so schwierig und auch nicht so schwierig zu verstellen. Und auch nicht so schwierig zu verstehen, deswegen frage ich mich gerade, wie darauf. Aber wann hast du das letzte Mal so laut gerufen, wie du kannst? Also so aus voller Kehle, so richtig laut. Was war das für eine Situation? Als ich eure Einladung bekommen habe für den Podcast, habe ich super laut Nein geschrien. Mitten in Berlin. Nein. So ein langgezogenes Darth Vader. Nein. Ja. Das glaube ich dir sogar. Weil du hast dich auch ein bisschen gefreut. Ich meine, du bist extra aus Berlin gekommen, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ich bin extra angekommen und ich habe mich wirklich, also wahnsinnig gefreut. Ich höre ja wirklich, ich war ja auch in der Masterclass von wie man guter quasi Interviewgast ist. Da gibt es so eine Schule, ich weiß nicht, ob du die kennst. Und da habe ich gelernt, dass man als Gast immer als allererstes sich sozusagen ein bisschen schleimen soll bei den Gastgebern. Ja. Und aber abgesehen davon. Alles, was du jetzt sagst, ist halt uncool. Genau. Werd ich nicht als Lob. Aber warte mal, auch wenn ich es eingeleitet habe mit abgesehen davon. Ich habe ja gesagt, abgesehen davon, das war jetzt quasi so der Quatsch. Und jetzt meine ich es ernsthaft. Ah, okay. Dass ich ja wirklich tatsächlich Asche auf. Also hier, ich schwöre es, euren Podcast ja wirklich sehr gerne höre. Und habe ich mich wirklich gefreut. Ich finde es auch sehr lustig. Das ist nett. Das ist tatsächlich das Einzige, was. Also ich muss mein Referat in der Schule halten. Und was ich bei Referaten in der Schule immer gemacht habe, ich habe nicht recherchiert oder so, ich habe meinen Bruder gefragt, was er zu dem Thema sagt. Und mein Referatsthema war Vorstellungsgespräche. Und dann habe ich meinen Bruder gefragt, so, hey, was geht? Vorstellungsgespräche. Und dann hat er gesagt, hey, eins, was ich dir sagen kann. Wichtig ist, dass du bei den Vorstellungsgesprächen. Bruder, das beginnt jeder mit hey. Da wollte ich auch gerade. Pass mal auf. Dabei. Hey. Ja, genau. Hey, komm mal her. Und zwar musst du so tun, als hättest du dich wahnsinnig gut über die Firma informiert. Ah, ja. Und wie du das machen kannst konkret, ist, dass du sagen kannst, wenn es irgendwelche Magazine zu dem Thema gibt. Also angenommen, du willst jetzt in der Werkstatt arbeiten, dann kannst du sagen, ja, ich lese ja die Motorsport, sowas, ne? Dann kannst du sagen, so Magazine. Und dann musste ich dieses Referat halten und habe dann tatsächlich am Referatstag gemerkt, dass das alles ist, was ich zu dem Thema weiß und es halt irgendwie so 12 Sekunden füllt. Und es war dann so, dann musste jemand anders das gleiche Referatsthema halten. Die drei Leute mussten das gleiche Referatsthema halten und während der erste das Referat gehalten hat, mussten die anderen beiden draußen vor der Tür warten, damit sie nicht hören, was der erste sagt, damit sie nicht dasselbe sagen können. Oh shit. Und wir standen vor der Tür und haben wirklich in aller Ernsthaftigkeit darüber nachgedacht, ob wir jetzt einfach wegrennen sollen. weil wir beide, das war 8., 9. Klasse oder so, ob wir wirklich, weil wir beide nicht vorbereitet waren, dass wir einfach weglaufen und dann diese Lehrerin die Tür aufmacht, Adam, Florentin, einfach weg, einfach nie wieder gesehen, das Land verlassen. Einfach wegen diesem einen Referat einmal weg. Wo diese Momente sind, wo man das machen kann, wo man es aber nicht macht und deswegen bestimmte Richtungen in seinem Leben einschlägt. Ja. Aber ich finde das mit dem Vorbereiten ganz lustig, weil ich war nämlich letzte Woche tatsächlich bei so einem Bewerbungsgespräch Und weil ich bin ja freiberuflich, das heißt, man kann sich aber für so... Das heißt, du hast keinen Job. Genau. Man kann sich für so Teils, egal, auf jeden Fall so ein richtiges Bewerbungsgespräch. Ne? Und ich weiß ja auch so aus Erzählungen, dass man ja bei Bewerbungsgesprächen, genau wie du sagst, immer sich vorbereiten soll über die Firma, am besten noch so fahren. Gerade bei BWLern, glaube ich, ist es mega wichtig, dass du ankommst. Und ich bin ja kein BWLer, aber also so, um das mal im Vergleich zu stellen. Ich komme da halt hin und habe einfach, das war so eine Stelle für so Art Direction. Das heißt, also es ging auch um so Design-Zeugs und so. Ich hatte nichts dabei, so, ne? Vielleicht auch ein bisschen arrogant im Nachhinein, aber dann so... Ja, und komm, dann ging es halt, erstens mal darum, wurde ich halt erstmal gefragt, ob ich dann was dabei hätte oder ein Laptop oder wo kann man denn was sehen. Und ich habe dann so, in meinem Kopf war die Antwort total unarrogant, so im Sinne von so, nee, braucht man nicht, komm, wir machen einfach so. Dann fällt mir aber auf, dass, also es gibt 50-50-Chance. Entweder die Frau, die da halt, es war ja so eine Frau, bringt mich da rein, da waren noch gar nicht die richtigen Dudes da, sondern die so, willst du einen Kaffee, ne, kommst du jetzt mal hin. Und die war da halt voll so von wegen, ja, also 50-50 schon. Entweder die macht dann voll so, ja, brauchst du auch gar nicht. Nee, wir haben ja über dich uns informiert. Ja. So. Und die waren dann voll so, okay. Dann lassen wir das. Können wir am Laptop dann bei uns was gucken oder hast du was vorbereitet? Und ich so, voll eklig, dann so, nee, du, ich glaube da ehrlich gesagt nicht dran. Ich habe mich nicht vorbereitet. Das war so Alter, nicht schlecht, aber dann durchgezogen. Ja, aber dann. Blöd ist ja, wenn du nur einknickst. So. Nee, ich habe doch was dabei. Sorry. Nee, genau, stimmt eigentlich ja. Also man muss ja dann auch das dann durchziehen. Und also schon mal schlechtesten Start ever gehabt an dieses ganze Gespräch. Und dann kamen diese Dudes da rein. Und dann habe ich wirklich gemerkt, dass die dann so Fragen gestellt haben. So, so halt gezielt darauf, ob ich was über die Firma weiß. So, ja. Ne? So, aber so komisch. Gefragt, ist komisch gestellte Frage, so im Sinne von so, ja, du meinst, du warst ja sehr sicher informiert, du weißt ja, bei uns ist es ja so, dass wir den und den Kunden haben. Und dass wir im so, Jahre 1800 genau, nicht halt auch gegründet wurden. Wirklich wie in so schlechten, keine Ahnung, Ben Stiller-Film. Ich so, ja, klar, da weiß ich so. Auch so Fangfragen. So, das ist halt echt, ja genau, nach hinten neu hätte losgehen können, hätten die irgendwie gesagt, ach so, nee, stimmt übrigens gar nicht so. Lass mich uns gibt's gar nicht, wir heißen ganz anders. Lass mich dir einen Tipp geben. Und zwar sind viele meiner Freunde Designer und was die lernen mussten während dem Studium, mussten die lernen, gewisse Dinge zu schraffieren. Und zwar, also so über Kreuz zu schraffieren, weil du kannst ja nur so von links unten nach rechts oben schraffieren als Rechtshänder, beziehungsweise nur eine Schraffurart, mussten dann aber die Schraffurart lernen, die einem zuwider ist sozusagen, damit man das Blatt nicht drehen muss. Damit man, weil es extrem unprofessionell ist, wenn kommt. Man das Blatt dreht. Ja. Das heißt, so bei so einem Vorstellungsgespräch könnte man sagen, schraffieren Sie doch mal diesen Raum hier über Kreuz und dann kann der Einstellende sehen, dass wenn der Bewerber das Blatt einmal drehen muss, ist es ein Anfänger und wenn der es einfach zack gut machen kann, dann nicht. Also okay, niemals das Blatt drehen. Niemals das Blatt drehen. Es war keine Schraffur da und kein Blatt, also im Sinne von, aber wenn das mal vorkommt. Aber daran erkennst du auch beim ersten Date oder so. Einfach schraffier hier mal die Rechnung kurz genau. Und wenn sie das Blatt drehen muss, ist ein Anfänger. Dann lieber nicht. Bringst ich trau einfach nur ein paar Tipps raus. Bringst du zu deinen ersten Dates immer so eine Schraffur und so einen Schraffurstift mit? Ja, das würde einiges erklären. tatsächlich hat mir mein Bruder, ich bin so gut, wie viel mein Bruder mir beigebracht hat. Diesen Bruder gibt es gar nicht. Das würde mir das diesen Bruder. Den müssen wir auch mal einladen. Mein Bruder hat gesagt, es ist ganz wichtig, als ich lesen konnte, als ich angefangen habe zu lesen, hat er gesagt, es ist ganz wichtig, dass du auch falsch rum lesen kannst. Also, dass wenn du das Buch falsch rum hältst, dass du dann auch lesen kannst. Ja, aber warum denn? Hat er gesagt, damit du mal, wenn du auf einem Date mit einer Frau bist, die Speisekarte, wenn es nur eine Speisekarte hat, gibt, kriegt sie die Speisekarte und du musst die Speisekarte auch lesen können. Was? Dann habe ich wochenlang geübt, Bücher zu lesen, falsch rum. Meine Mutter, so gut, ich glaube, meine Mutter dachte, ich sei behindert, weil ich einfach jedes Buch einfach falsch rum lese. Und einfach so, aber wie hast du es denn im Kopf gelesen, also ist oder hast du dann einfach versucht, schon richtig, das richtig rum. Zu richtig lesen. Du musst ja wirklich auch dann die Gerichte auf der Speisekarte und die Preise. Kannst du sagen, dass du so ein Comedy-Projekt bist von deinem Bruder? In Wirklich meinst du alles aber, ernst, ja, genau. Aber er hat dich komplett verarscht. Warte, fährt dein Bruder gerne mit dir nach Las Vegas und versucht dann, dass du Karten zählst und du hast so einen kleinen Koffer dabei immer? Habt ihr viel in der Fußgängerzone gestanden, so ein Hut vor dir? Muss jetzt Neo Magazin schauen, kann nicht. Aber wir haben ja tatsächlich darüber geredet, wie wir unsere Kinder bewusst scheiße erziehen würden, einfach aus Spaß. Ich glaube, genau das hat dein Bruder gemacht. Ja, einfach falsche Bezeichnungen beibringen. Was wäre da ein Beispiel? Stuhl, nicht beibringen. Das Wort für Stuhl, nicht beibringen. Das Wort für Hunger, nicht beibringen. Einfach, dass man Wörter nicht beibringt einfach. Das schränkt einen so ein. Das wüsstest du aber, wenn du die letzte Folge gehört hast. Wie ja, überhaupt haben wir damit gemerkt, dass es nicht gehört. Donny aus Mitten. Das war ein kleiner Test. Nicht bestanden. Da ist die Tür. Was hat denn dir dein, was hat deine Familie dir damit so mitgegeben auf dem Weg? Oh, meine Familie. Du bist ja Ire, ne? Also du bist ja ausgewandert damals nach dem großen Feuer. nach dem großen Feuer, das ich gelegt habe. Als Irland in Flammen stand. Nee, das war so, ich hatte in Irland ganz, als ich so 8 war, musste ich ein Referat halten und dann sind wir einfach geflüchtet. Einfach weggerannt. Aber dass du den Gag noch nicht kapiert hast, aber nach Referat halten, dass ich erst das mit dem Pflichten sage. Eigentlich war er schon da. Fand ich nicht schlecht jetzt. Ja, schon okay, gut. Danke. Ja, ich also ich finde es auch gut, dass deine gesamte Familie da mitgezogen hat. Genau, einfach alle mitgehört. Ja. Nee, ich ernsthaft. Meine Mutter und meine Schwester nach Deutschland ausgewandert, als ich so, ich glaube, 7. Ich habe lustigerweise, neulich ist mir gesagt worden von meiner Schwester, super, spiel mir jetzt 31, dass ich mein Leben lang bis neulich immer gesagt habe, ich habe in Dublin gelebt, bis ich 9 war. So, und dann habe ich das bei meiner Schwester so, haben wir so einen Abend gehabt mit so Freunden da und so, und ich erzähle das wieder so, wie ich es immer erzähle, und dann meine Schwester so, sag mal, was laberst du für einen Scheiß? Ich so, doch, 9. Du warst vielleicht maximal 7 oder so. Und dann ist halt voll was in mir kaputt gegangen irgendwie, so, ich dachte so, Leben lang auf eine Lüge. Zwei Jahre genau, mein zwei ganzes Jahre Leben ist auf eine Lüge, ja. Ich habe so 2 Jahre sind einfach weg. Du bist ja nicht 29, du denkst, du bist älter als du bist. Genau, vielleicht, genau. Einfach 2 Jahre vergessen. Ja, 2 Jahre sind einfach weg, nee, aber wir sind dann ausgewandert, weil meine Mutter sich in ganz romantisch in ein Deutschen verliebt hat. Meine Eltern waren damals schon getrennt. Und dann sind wir, meine Schwester und meine Mutter, nach Deutschland gezogen einfach. Und dann nach Süddeutschland, nach Tübingen, ins wunderschöne Tübingen. Mm. Habe ich Abi gemacht. Und dann bin ich 2004... Ah, du hast Abi gemacht auf einem Gymnasium, ne? Auf einem Gymnasium, wo ja. In deiner Klasse... lass mich... Denk mal kurz an ein paar Namen deiner Klasse. Kannst du dich noch ein paar... Ach, warte mal. Oh, jetzt wird es unangenehm. Warte mal, habt ihr was vor? Ich sehe ein G, ich sehe ein I... Ich glaube, da waren eine Gilda war in deiner Klasse, oder? Nee. Eine gewisse Gilda war in deiner Klasse. Ja. Oder? Ja, aber das war, pass auf, das... Und hat die, wie warst du so in der Schule? Warst eher so ein netter Typ, ich hab gehört, ne? Die ist Moderatorin geworden. Oder wird jetzt Moderatorin? Ja, gut, aber bleiben wir erstmal bei dir. Ich glaube, du warst schon ein netter Typ, ne? Du hast also nie viele Probleme gehabt, aber mal gute Noten gehabt, oder? Warte mal, ich weiß, worauf du hinaus willst. Netter, aber ich finde, nett ist das falsche Wort. Ich weiß, du willst darauf hinaus natürlich, dass ich ein super Klassenclown war. Das war ich auf jeden Fall, aber ich war immer nett dabei. Auch zu den Mädchen warst du auch immer nett vor allem? Also hast du immer gut behandelt? Aber die Mädchen in der... Ich meine, du hast ihnen jetzt keine Herzen gebrochen oder so. Also du hast sie gut behandelt, oder? Ich habe immer alle Frauen gut behandelt. Mhm. Okay, da haben wir mal vielleicht gut, irgendwas vorbereitet. Kannst du mal dieses ein kleines Video vorbereitet. Kannst du mal schauen, dass du das... Okay, ist es laut genug? Ich glaube schon, ja. Hallo Donny, wie schön, dass du heute hier bist. Ich würde es dir gern persönlich sagen, aber ich habe leider ein Date. Ich leide immer noch. Seit der 5. Klasse, als du mit Nadine, wie nennt man das, gegangen bist... Und ihr im Händchen halten durch die Schule gegangen seid, du hast mir das Herz gebrochen. Und seitdem habe ich mir geschworen, dass ich allen Männern, die mir über den Weg laufen, das Herz breche. Du bist schuld am Leid vieler, vieler, vieler Männer. Das wollte ich nur sagen. Viel Spaß mit den coolen Florentin und Stefan. Und ruf mich nie wieder an. Okay. Okay. Nadine, also. I did not have sexual relations with that woman. Ja, das fand ich eine süße Idee von euch. Gilda, ich meine, 5. Klasse halt, ne? Ich meine, ja, oder aber 9. Aber wie kam das zustande? Also wir haben da Geschichten gehört von einem schicksalsträchtigen Skilager. Was ist da passiert? Geh da mal drauf ein. Das ist jetzt ernsthaft. Komm, es klingt wirklich so, als hätten wir gut recherchiert. Wir haben einfach nur Sauglück. Das ist mega gut. Nebensatz. Ich muss echt sagen, ich war richtig beeindruckt. So, das ist richtig. Wir haben so einen Nebensatz haben wir irgendwie gehört, dass irgendwer. Das ist so Alfred Biolek-Style irgendwie so. Ja, krass, oder? Ganz tief, so ein bisschen Monitor auch, so wie die Politiker dann irgendwie konfrontieren mit dem Scheiß. Aber wie löst ihr das eigentlich nachher mit dem Video, dass man das ja gar nicht sieht? Es ist ja ein Podcast. Ja, halt, wir wissen nicht genau, wie wir es machen. Ja. Aber wie hast du denn die Schule dann verlassen? Also unter welchen Umständen ist das dann? Denn also, ich bin, das war damals auf dem Kepler-Gymnasium in Tübingen. Wissen wir? Da war ich ja nicht mega lang, sag ich mal so. Da habe ich einen kurzen Zwischenstopp gemacht. Aber du hast Eindruck hinterlassen. Aber ich habe Eindruck hinterlassen. Gerade bei den Lehrern. Und bei den Gildas dieser Welt. Nee, das war einfach Skischule in Time. Aber es war aber nicht 5. Ich glaube, es war schon, das müsste schon 7. Klasse gewesen sein oder so. Im Zillertal. Ja, da waren wir und da war es mega geil, weil ich da auch super gerne abends DJ gemacht habe mit dem neuen Album von Snoop Dogg, The Godfather, kam da raus. Ja, dein aktuelles Album heißt Monday is the New Sunday, können wir an der Stelle mal erwähnen, einfach nur falls es gerade... Ja gut, aktuell ist gut, ne? das ist ja Drum Bass, das mache ich ja nicht mehr und das ist ja schon 2 Jahre alt. Mhm. So. Aber das war tatsächlich bis heute das einzige Album, wenn man es Album nennen kann, was ich rausgebracht habe. Und dann waren wir halt im Schullandheim und dann war das halt auf der wie ihr grinst, ey. Also wenn die Zuhörer zu Hause wüssten, wie ich hier gerade so einfach mit Händereibend angegrinst werde, weil wahrscheinlich mehr Infos da sind, an die ich mich erinnern kann damals. Aber ich erzähl's trotzdem, bleibe mir selber treu. Wir sind da mit dem Bus nach Hause gefahren und da war hier und da mal ein Flirt mit Gilda, weil Gilda ist auch, war und ist auch heute noch, wie ich gerade im Video gesehen habe, wahnsinnig hübsch, wahnsinnig gut aussehen und sehr, sehr intelligent. Diese Frau ist ja krass, die ist ja irgendwie Ärztin und hat sich dann entschlossen, irgendwie noch Politik zu studieren. Und genau. Also eigentlich wäre das ein guter Empfang gewesen. Ne? Damals im Nachhinein bereue ich das. Aber auf der Busfahrt war es doch mal so, da gab es halt noch die Nadine, mit der ich ja mal zusammen war 2 Jahre vorher. Die beste Freundin von Gilda ist. Ja, aber da waren die nicht mehr beste Freunde. Und mit der Nadine bin ich ja 2 Jahre vorher mit ihr gegangen. Ja, das weiß ich nicht. Ja. Damit habe ich nichts am Hut. Und dann war halt die Busfahrt und dann war alles so ein bisschen gut drauf, sag ich mal. Und damals gab es ja noch keine Alkopops und so, damit man die Höhenluft und dann ist einfach irgendwie so ein bisschen geil gemacht. Ja. Und der Bus, der irgendwie 30 Grad im Bus, war auch wahnsinnig genau. Erregend. Und wir waren irgendwie alle so ein bisschen oben ohne und keine Ahnung, eins führte zum anderen und dann war irgendwie Nadine ein bisschen oben ohne, wie auch gut. Ja, also quasi T-Shirts. Ja, okay. So, und dann haben wir uns einfach da so ein bisschen vielleicht mal geküsst und es war nicht gut von mir. Bin ich nicht stolz drauf auf die Aktion. Also möchte ich entschuldigen quasi. Aber entschuldigen möchte ich mich nicht. Aber man muss auch dazu sagen, einfach in die Rechnung mit reinnehmen, dass ich da halt 12 Jahre alt war. Ne? Nur in der 7. Klasse ist man 12 Jahre alt. Ist man nicht 12 Jahre in der 7. Klasse? Oder nee, da war ich älter, so 13. Weiß ich nicht. Ja, scheiße wäre, wenn ich sagen würde, da war ich 19. Aber wie hast du nicht, also wir haben ein gewisses Bild bekommen von dir als Schüler und was tatsächlich sehr interessant war, weil man das vielleicht nicht erwartet hätte. Also, du bist Bild heute, nennen oder Fahndungsbild? Du bist heute ein sehr in dir ruhender, gesetzter Herr geworden. Herr, ja. Und damals war das ja anders. Also wie würdest du dich als Schüler bezeichnen? Nee, ich war halt ganz klar, wirklich der klassischste aller klassischen Klassenclowns. Ne? Mhm. Also von oben letzte bis unten. Reihe, Wände angemalt. Letzte Reihe, nur Quatsch große gemacht. Schuhe. Und dann auch immer quasi, ihr kennt das bestimmt, also es gibt ja immer so eine Gruppe von Klassenclowns. Gibt es ja immer. Es gibt immer so 3 oder 4, so maximal 4, meistens so 2, 3. Ja. Ne? Dann gibt es ja meistens so einen Anführer, aber jetzt nicht, ich war nicht so ein Anführertyp, sondern einer, der halt noch ein bisschen krass, noch mehr unbeliebt ist bei den Lehrern. Ich war immer der. Und das Ding ist, ich war immer, ich meine bis heute, das ist einfach an meiner, keine Ahnung, Ausstrahlung oder vielleicht an der Art, wie ich Sachen sage, liege, dass ich immer noch viel unbeliebter war bei den Lehrern als die anderen 2, 3, mit denen ich Quatsch gebaut habe. Mhm. Ich war immer der, der es abbekommen hat. So, ne? Also das haben auch die dann selber teilweise gesagt. So, weißt, ich will jetzt nicht sagen, ich bin der Immer-Ich-Typ, so, aber ich habe schon auch sehr viel Quatsch gebaut und sehr viel dummes Zeug gemacht in der Schule. Aber ich meine, so war das halt, ne? Ich meine, dass du natürlich der einzige 12-Jährige mit grauen Haaren warst, hat natürlich nicht geholfen, ein bisschen genau. Dich als Außenseiter zu etablieren. Aber ist irgendwie so ein Ding bei Iren, ne? Dass sie immer spezielle Haare haben. Also ich bin jetzt von meinem Klischee ausgegangen, rote Haare. Ja. Aber man wird echt erstaunt bei dir. Hast du übrigens wirklich heute wegen mir, dass dein Dublin Irland... Wurde ich heute ein paar Mal gefragt, aber sehr unangenehm, als es den Leuten aufgefallen ist. Aber nicht wegen dir tatsächlich. Lag oben in meinem Schrank, das ist ein bisschen mein Ding. Also ich nehme hast mal du das, Angst vor der Frage gehabt? Ich habe wirklich Angst vor der Frage gehabt. Weil, er hat tatsächlich auch... Weil ich dachte, instant gerechtfertigt, als dieser Vorwurf kam. Ja. Weil ich finde es mega unangenehm, wenn man sich für einen Gast anzieht. Ja. So, das ist noch eine Stufe weiter als vorbereiten. Ich würde gerne wissen, was sich Florentin anzieht, wenn Linda Meyer Landrut mal ein Kleid ist. Mich so ein Kleid anzieht. Ein bisschen oben ohne. Ein schwarzes Kleid und so Ohrringe. Auch die schöne Situation, als wir rausgegangen sind, um dich zu holen, weil du geschrieben hast, du bist da, hat Stefan nochmal auf dem Weg nach draußen, wir sind nebeneinander gelaufen, und so gesagt, ich hab den Pullover nicht wegen Donny an. Nochmal klären. So, wir haben nichts gesagt auf dem Weg. Das ist wirklich uncool. Ich habe ein bisschen Angst, meine Kredibilität zu verlieren. Aber es ist schon geil, wenn du irgendwie ein aus Dublin zu Gast, also das Original, die Zuhörer sehen das ja nicht, ein Pulli, da steht einfach Dublin Island, riesengroß. Ja, so ein ganz Touri-Pulli eigentlich. Aber ich finde es gut, dass dein Unterbewusstsein sich versucht, bei Donny einzuschleimen, einfach so ein bisschen völlig ungewollt. Ja. Ich finde ja... Warte mal, ich habe deine... Sorry, ganz kurz, ich habe ja deine Frage gar nicht... Habe ich wieder vergessen. Die Antwort interessiert mich schon gar nicht mehr vielleicht. Doch, interessiert mich. Ich weiß nicht, was ich gefragt habe. Also ich war auf jeden Fall in der Schule ein klassischer Klassenclown und so ist es halt. Ne? Und dann bin ich von der Schule geflogen in der 8. Genau. Weil ich zu viel Quatsch gemacht habe. Darauf ganz kurz. Also ich habe auch Quatsch gemacht in der Schule, aber wie fliegt man von der Schule? Wie viel Quatsch muss man machen, um von der Schule das war ganz ehrlich... Also rückblickend betrachtet ist das einfach zu erklären. Die Schule war auch ziemlich krass, auf der ich war. Da haben wir alle sehr viel Scheiß gebaut. Und die Lehrer, da waren auch teilweise echt richtige Psycholehrer dabei. Also die waren auch richtig furchtbar. Also pädagogisch nach heutigen Gesichtspunkten, also wirklich eine Katastrophe. Und ich habe einfach sehr viel Quatsch gemacht. Also sehr viel. Bei uns gab es immer so ein System Einträge. Ne? Wenn du irgendwie, sagen wir mal, im Tagebuch steht halt drin, Donny redet während dem Unterricht. Oder Donny singt während dem Unterricht. Oder so ein Quatsch. Ne? So, und wenn du 3 von denen Donny masturbiert während des Unterrichts. Genau, das, was man halt so macht. Halt, ne? Klassik. So, und wenn du 3 von denen hast, was bei uns so, da kriegst du halt ein, 3 Einträge ist gleich ein Elternbrief. So. Ach so, ja. 3 Elternbriefe, also 3x3, kriegst du halt Rektoratsarrest. Ja. So, und darüber hinaus dann nochmal 2 Elternbriefe, glaube ich, dann fliegst du von der Schule, wirst du der Schule versuchen. Wie ein Highscore, ja. Ja, genau, im Endeffekt. Und lustig, dass du sagst, wir haben das damals dann echt so gesehen, ich war nämlich am Ende des Schuljahres, wo klar war, ich flieg und ich bleib sitzen, aber ich ja noch in die Schule gehen durfte, haben wir halt so ein bisschen so ein Battle gemacht. Alles Polen offen, ne? Wer halt so die meisten Einträge bekommen. Das ist ja wirklich eine Lücke im System. Ja. Das war ein bisschen wie ein Fehler in der Matrix. Wir haben dann einfach dann komplett ausgerastet. Halt, ne? Das ist ja echt uncool. Das ist ja wie ein Fußballspiel, was schon lange verloren ist. Also abgepfiffen ist und die dürfen noch spielen. Ja. Oder ja, so. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, als ich deinen Namen, glaube ich, vor 7,5 Jahren das erste Mal gehört habe, Donny O'Sullivan, dachte ich erst mir, so heißt kein Mensch. Ne. Weil das ist so ein cooler Name, das ist so ein fucking Badass. Also Ronny O'Sullivan kann man sich Ronnie vorstellen, aber Donny O'Sullivan, nee, hab ich glaube ich mal gesagt. Also wir haben, als wir gestern Liste Geistermann gehört haben, zum ersten Mal, haben wir doch hier, glaube ich, auch, aber wenn wir Nils Buckelberg sogar, glaube ich, erwähnt. Hast du sogar gesagt, habe genau. Ich gesagt, das ist der coolste Name der Welt. Ja. Ja. Und mir ist aufgefallen, dieses O. Dieses das O vor dem Namen. Ich glaube, ich kenne niemanden, der nicht berühmt ist und der ein O vor dem Namen hat. Was klar ist, weil, also, ich kenne wenig ausländische Namen. Aber Iren sind ganz gut, glaube ich. Weil ich glaube, man kennt nur positive Iren, Conan O'Brien zum Beispiel. Auch man kennt davor. Keine negativen Iren, irgendwie Blackbeard oder sowas. Man kennt eigentlich nur coole Hitler. Ja. Ja, man kennt nur coole positive Iren. Liam Neeson. Das ist halt, glaube ich, einer so. Aber auch zum Beispiel Liam Neeson. Er ist auch ein wahnsinnig tolles Volk. Ich bin auch wirklich sehr, sehr, sehr nationalstolz, wenn man sagt. Aber was ist denn der schlechteste Ire? Ray Garvey. Gibt's nicht. Doch, Ray Garvey, glaube ich, ist eine schlechteste Idee. Nee, wir Ray Garvey hätte ich vielleicht auch gesagt, habe aber tatsächlich so einen gemeinsamen Freund, den ich persönlich sehr, sehr cool finde und der hat mir das versichert und wenn er das sagt, dann ist er, der scheint wohl super in Ordnung zu sein, Ray Garvey, ein sehr cooler Typ. Aber den kennt niemand in Irland. Das hat für mich auch immer gedacht. Den Mythos Ray Garvey komplett zerstört. Kenne ich aber auch nicht, ehrlich gesagt. Er hat plötzlich auch dieses neue Album irgendwie aufgenommen, so. Wo er meinte, er Back to the Roots, nur so irische Klänge da drauf. macht ein Kumpel ein Auslandssemester in Irland und niemand kennt Ray Garvey da. Ja. Dein aktuelles Album heißt ja All This Time. Was ist denn in dieser Zeit? Also wie jetzt, welche Frage? Ich finde es übrigens eine gute Frage mit dem schlechten Iren. Ich weiß genau, was du meinst. Kann ich dir echt auch keinen nennen. Ich glaube, das ist wirklich so, du hast es gut beobachtet. Tatsächlich, Irland ist halt so ein Volk, was halt viele... Irland ist halt... Ja, aber vielleicht spricht ein bisschen meinen Stolz dazu, aber man muss zugeben, Irland ist ein sehr kleines, wir haben 4 Millionen Einwohner. Das ist das Problem. Und man kennt zu wenig Iren, als dass man sagen könnte, gut, da ist jetzt der schlechteste Ire dabei. Aber die haben historisch auch einfach alles richtig gemacht. Die haben nie irgendwie sich was anmerken lassen. Naja, diese ganzen Glaubenskriege sind Wir sind ja immer, Irland war immer ein Land, was immer überfallen, also quasi immer eher drunter gelitten hat. So, ne? Ja, klar, gelitten. Der Braveheart-Dude ist übrigens Schotte. Ne? Ja. Auch Protestanten gegen Katholiken ist auch Schottland. Ja. Da habe ich meine Facharbeit drüber geschrieben. Aha. Es ist auch viel Irland. Es ist hauptsächlich Schottland. Ich bin sicher, dass Nordirland und Irland massive Probleme haben. Glaubensmäßig. Ja. So. Entschuldigung mal. Ich muss meine historische Kredibilität wiederherstellen. Mein Gott, hier. Ja, aber Donny O'Sullivan ist ein richtig cooler Name. Und ich dachte mir erstmal so, heißt kein Mensch. Und dann dachte ich mir, okay, das ist schon immer ein ganz cooler Name. Und du klingst wie so eine Figur aus einer Serie oder einem Roman oder so. Ich glaube dir gar nicht, dass du ein echter Mensch bist. Und du hast für mich auch so eine fantastische Qualität. Du bist irgendwie zum Beispiel, ich finde, es ist immer so wie so ein Riss in der Realität, wo so diese kosmische Narrative so ein bisschen durchscheint. Zum Beispiel kennst du Raoul Krauthausen. Das ist dieser behinderte Radiomoderator, der im Rollstuhl sitzt und ganz klein ist. Und da habe ich mal so eine Reportage über den gesehen und der hat einen Pfleger und der heißt Alan Hunt. Wo ich mir dachte, wenn das nicht ein Superheld ist nachts, wenn du Alan Hunt heißt, dann musst du nachts einfach ein Superheld sein. Das ist so ein cooler Name, Alan Hunt. Alan Hunt und Donny O'Sullivan. Alan Hunt die und Donny O'Sullivan. Ja. Wo ich mir dachte, das ist einfach ein Superheld. So, das passt einfach genau rein. Und bei Donny O'Sullivan dachte ich mir auch so, wenn das ist so wie ein Name, den sich ein Drehbuchautor ausgedacht hat. Ja. Ich sehe aber gerade diese Superhelden-Story so im Sinne von Alan Hunt und Donny O'Sullivan und dann. Du bist ja der Robin. So ein Opener, wo wir durch die Straßen rennen und dann geht die erste Folge los und wir sind einfach online nur so Helden. Nur so von World of Warcraft, so Trolle, die Leuten irgendwie so Sachen schenken und so. Nennt der das und Donny O'Sullivan stirbt in der ersten Folge, tragisch tot und so und dann ist nur noch Alan Hunt am Start. Er stickt am Cornflakes. Ja. Nee, keine Ahnung, also ich will euch nicht den Wind aus. Ich finde das ja super, diese Ode gerade an meinen Namen. So, natürlich, ich muss mir übrigens, mir ist gerade aufgefallen, ich muss mir unbedingt vornehmen, nicht mehr so zu reagieren, wenn jemand sowas Liebes sagt über meinen Namen so zu reagieren und sagen, Ja, das stimmt. Ist mir auch schon aufgefallen. Ja, stimmt, ist mir auch schon aufgefallen. Ja, und kommt zum Punkt. So war das gar nicht so gemeint. Nee, aber tatsächlich, O'Sullivan ist tatsächlich in Irland halt wie Meyer oder so in Deutschland. Und das Donny ist ja eine Abkürzung halt, ne? Also es ist ja nicht, in meiner Geburtsurkunde steht ja nicht Donny, sondern Donnacher. Also Donald. Richtig ausgesprochen Donnacher. Das ist ein irischer Name und das ist in Irland wird ja quasi auch noch eigentlich als erste Amtssprache offiziell ist ja Gälisch sozusagen. Ich weiß, ich trage einen Dublin-Pull, ich weiß alles über Irland. Und das ist gälische Sprache und das heißt eigentlich, wenn man es wortwörtlich übersetzen würde, hieße das Dennis. Ah. Also, so, sind wir, das haben wir jetzt fast aufgemacht. Super uncool. Aber, ich wurde schon immer einfach Donny genannt. Also das ist ganz normal, dass man in Irland Leute, die Donnecke heißen, werden immer Donny genannt. Einfach. Das ist so wie bei Dominik, Dommi oder so. Und dann, genau. Also bist jetzt, Basti. Ja. Aber wie bist du hierher gekommen? Flo, bei Florentin. Mit einem Flugzeug. Bist du mit einem Sullivan gefahren? So. Aber das wow. Ich auch, ich dachte, wenn Leute sagen, ich bin ausgewandert, klingt es immer für mich so. Ausgewandert, meinst du? Sullivandert. Naja, passt nicht so gut. Hey. Aber ausgewandert klingt immer so, als ob man diesen Stock mit diesem Tuch hinten dran. Diesen Beutel. Genau. Ja, das ist ein Beutel, den man nur aus Filmen kennt. Und so einer Karre mit so einem. Ja, genau. Mit Pferden. Ja, ja. Und es klingt immer so, als ob man wirklich mit diesem Stock und diesem Beutel hinten dran. Heißt es so? Lumpensack? Ist das Wort Lumpensack? Lumpensack. Und so ein Brot, was man irgendwie eingepackt hat in so Papier. So Lembersbrot. Ja, genau. 1:1. Und genauso habe ich das in meinem Kopf, wenn das jemand sagt. Ich bin ausgewandert. Ich habe mal zwei Leute gesehen, die auf der Walz waren. Da kennt ihr so Handwerker, bevor die Meister machen. Ja, mit so Schlaghosen und so. Genau, müssen die einmal durchs ganze Land laufen oder so. Da müssen sie verschiedene Aufträge erfüllen, irgendwie einen Drachen erschlagen, eine Jungfrau retten und so. Ja, ja. Und so Sachen machen. Und die, da habe ich gerade studiert. Und da saßen wir in so einem Café. Und dann kamen die halt, haben sich so fürs Café gestellt, haben dann ihren Spruch aufgesagt. Und dann sollte denen jeder was geben und so. Und dann haben irgendwie der Kaffeebesitzer hat ihnen einen Kaffee ausgegeben und der Bäcker hat ihnen dann Brot gegeben. Und wir, und das fand ich damals so schön, weil es wieder so eine Kinderfabel ist, wir haben damals Philosophie studiert und wir Philosophen. Und dann haben die sich zu uns gesetzt. Und wir haben dann eine Stunde mit denen diskutiert über Moral und Erkenntnistheorie und so. Boah, und das finde ich war so richtig cool. Ja, es war so, es war mega scheiße. Aber ich finde, das war wie in so einer Kinderfabel. So, weißt aber du, ich finde total geil weißt an. Die Philosophen geben ihm Weisheit. Und der Bäckermacher gibt ihm Brot und der Banker gibt ihm Brot. Was nicht dabei ist, so. Das ist einfach dumme Kinder sind, dass wir einfach irgendeinen Scheiß erzählen. Aber ich finde ja wahnsinnig interessant, dass du Philosophie studiert hast. Das wusste ich auch nicht. Was, ja, richtig ernsthaft. So ein Semester oder so. Nee, warte mal. Die Zuschauer sehen mein Gesicht. Ich meine das wirklich tatsächlich ohne Gag so. Weil es gibt ja viele Leute, die sich ja. Philosophie ist ja gerne mal so ein Studium, wo sich Leute so einschreiben halt. Also, so. Nee, also ich habe das schon gerne. Hast du so Kant und Sokrates? Ja, ja. Aber ich habe dann nach 2,5 Semestern abgebrochen, weil Frank Elstner mich angerufen hat und gesagt hat, ob ich nicht Moderator werden will. Ah. Weil ich dann gesagt, ja. Aber ja, so knallhart. Hast du ein rotes Telefon mit so einer Wählscheibe? Ja. Elstner-Phone, der Commissioner ruft an. Genau. Und dann ist so eine Stange runtergerutscht. Weil er war bereit einfach. Ja. Und er war nackt dabei. Er war nackt. Frank Elster ist nackt eine Stange runtergerutscht und hat gesagt, okay, können wir das ganz kurz hier beenden. Also tatsächlich Bild. Ist diese Frage sehr berechtigt, wenn man sich meinen Lebensanlauf anschaut. Irgendwie oh, Lebensanlauf, dir ist gerade ein Versprecher passiert, der aber super gut ist eigentlich. Ein Lebensanlauf. Ja, das stimmt. Ja, Lebensanlauf. Ist das ganze Leben nicht nur ein Anlauf? Ja, genau. Get a room. Philosophisch. Also, was haben wir? Bad Boy in der Schule haben wir. Wie behandelst du Frauen? Snooker-Gag haben wir auch. Bad Boy, Snooker-Gag. Der erste große Nie, wir haben noch einen Hand. Genau. Was wir noch sagen wollten, wir müssen mal ein bisschen was Organisatorisches abklappern. Und zwar, da kannst du ja einfach Gags oder Geräusche einwerfen, je nachdem. Mhm. Und zwar wollen wir demnächst, haben wir einjähriges Jubiläum. Das Podcast-UFO gibt es ein Jahr lang. Wir haben im Dezember 2014 angefangen. Genau. Und als Jubiläum zum Einjährigen wollten wir eine Best-of-Folge machen. So nochmal die besten Bits, genau. Damit die Leute, die auch neu einsteigen und jetzt so ein bisschen hören. Augenzwinkern, auch für euch ein kleiner Tipp. Wir wollen die Community natürlich einbinden und haben vor, dass ihr uns eure besten, eure Favorite Moments schickt einfach mal in Wort. Quasi, was euch am besten gefallen hat davon. Also einfach dass wir zusammenschneiden können. Die ihr besonders gut fandet oder wo ihr euch noch besonders dran erinnern kann. Oder einfach wollen wir nicht so eine Umfrage machen? Also nee, ich find's geil. Nee. Wollen wir das komplett demokratisch machen? Ich habe das Gefühl, dass die Folge mit mir wird einfach nochmal gepostet. Einfach so. Das ist so das Highlight von allen Sendungen. Nur deine Teile, nur deine Spur. Nur deine Spur. Dazwischen einfach Musik. Das heißt, falls ihr irgendwie Lieblingsstories habt, die ihr immer wieder euch gerne anhört oder einfach die euch in Erinnerung geblieben habt, postet sie einfach in Schrift und irgendwie völlig egal und wir schneiden dann was Cooles zusammen. Und dann wird das, glaube ich, eine ganz gute Folge, mit dem wir uns dann auch bewerben wollen bei Gästeliste der Geisterbahn. einfach mal so ein kleines als Showreel. In den Atempausen, dass wir dann vielleicht kurz zu genau. Hören sind. Das war Punkt 1. Punkt 2. Wir haben ja von euch schon eine ganze Menge Kindheitsstories bekommen, die Geschichten, die ihr als Kinder geschrieben habt. Vielen Dank dafür. Wir werden in der nächsten Folge darauf eingehen. Was ist eigentlich für eine Rubrik gerade, die wir haben? Weil das ist organisatorische so eine Story. Ernste, so eine, organisatorisches einfach. mein Gott, man warte muss mal, ich frage mich gerade die ganze Zeit, ob das jetzt quasi so, wenn das läuft, diese Rubrik, die du gerade so schön anmoderierst, was du natürlich bei Frank Elster gelernt hast, kommt dann so klimpernde Musik drunter. So ein Reggae-Sound. So ein geiler Reggae-Sound. Das hast du jetzt aber selber ein bisschen entspannter ist. Jetzt mach bitte nicht so coole Musik gerade. Verklag uns ohne Scheiß nicht, wenn wir jetzt abspielen, deine Musik hier. Kann ich nicht, ist alles ohne GEMA. Ist also, ohne GEMA, ist GEMA-freie Musik? Ja, eigentlich schon, ja. Wir wollen du bist für den Player auf Spotify nichts? Nee. Ist das nicht das Unklugste, was du jemals gemacht hast? Ja. Das ist doch der Renner in Clubs. Ich will einfach was wiedergeben. Du willst die Menschheit was wiedergeben? Nee, erzähl ich dir ein andermal, es ist mega kompliziert, sich da anzumelden und so, irgendwelche zu formen. Also, wir wollen in der nächsten Folge nochmal auf die Kindheitsstories eingehen. Und deswegen schickt weiter Stories ein. Vielen Dank für alle, die schon eingesendet haben. In der nächsten Folge nehmen wir die alle auf. Wir haben euch nicht vergessen. So, dritter und letzter Punkt ist organisatorisch. Oh. Es gibt das Podcast-UFO-T-Shirts zu bestellen. Was? What? Da weiß ich noch gar nichts von. Ja, jetzt noch nicht, aber sobald die Folge ausgestrahlt wird, dann wahrscheinlich schon. Da steht dann Dublin, Irland drauf. Also Dublin, wir fangen erstmal mit einem Lame-Motiv an und dann, wenn die es sich gut verkauft, dann kommen noch Kleeblatt. Coolere Motive. So. Kleeblatt zum Beispiel, das Gesicht von Dullivan einfach als, wie er damals... Dullivan. Donnecker. Donnecker? Wie schreibt man das überhaupt? Donnecker? Also jetzt halt mal die Fresse, ganz organisatorisch. Wir können einen Gast halt ein bisschen einbestellen. Ja, aber lass uns das mal hinter uns bringen, damit wir gleich weitermachen. Okay. Also, ihr könnt T-Shirts bestellen und macht das fleißig und wir werden alle Links verposten, wie wir es auch können und das wird super gut. Und falls ihr eigene Motivideen habt, irgendwelche Dinge, irgendwelche Running Gags, irgendwelche Catchphrases aus der Sendung, irgendwelche visuellen Dinge, ob es jetzt Stefans Alien auf der Bank ist, ob es einer meiner Träume ist, die ihr natürlich auch selber illustrieren könnt. Wenn ihr Bock habt, selber ein Bild zu malen, kann es sein, dass ihr die irgendwann auf einem unserer T-Shirts wiederfindet. Wir sind froh über jeden Input. Das war das irgendwie so. Bis zurück zum Podcast. Wow, wow, wow, wow, wow! Ja, jetzt erstmal ihr. Erstmal ein Booster. Hast du schon einen Booster probiert eigentlich? Es pusht dich. Nee. Wenn du dich fragst, warum wir mal so ein Energy-Drink, aber wenn du dich fragst, warum wir mal auf so einem Gag-Niveau sind, ja. Wo man sagen, wo die Messlatte schon sehr hoch ist, weil wirklich, wir sind schon Comedy-Masterminds, ja. Liegt es nicht daran, dass wir einfach wahnsinnig gut sind, sondern auch, weil wir wahnsinnig aufgeputscht sind mit Booster Energy auch, Drink. Nicht, ne? Achso, warte mal, habt ihr echt so einen Booster? Habt ihr so einen Vertrag? Oder? Habt ihr, kriegt Booster einen Energy Drink. Achso, stimmt ja. Ja, ja, klar. Jetzt macht, Boosted. Nee, Booster liebe ich. Booster ist ja absolut Hammer. Es gibt ja Leute, auch ein bisschen was reinmischen. Ne? Ja, genau, es gibt ja Leute, die gehen ja abends, so gerade in Berlin, ne? Die gehen gerne irgendwie weg und lange feiern. Berlin. Und dann irgendwie Drogen oder nehmen. Nee, mach ich nicht. Ich brauch Booster. Booster. Booster. Geilen Booster. Boost your life. Ja. Booster.com, da sind jetzt noch die neuen Sorten drauf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du da Booster.com hast. Booster.bits oder so, ich weiß nicht, was es ist. Booster.fail. Wir haben ja gerade ganz kurz, wo wir gerade bei Internetseiten sind. Die von Gästeliste Geistermann gefällt mir sehr gut. Man würde ich kurz mal fragen, ob ihr uns den Quelltext leicht kopieren könntet. Weil unsere Seite ist wirklich nicht cool. Flo, den hat sich schon mal aus Spaß gelöscht, einfach mal, weil ihn die so aufgeregt hat. Ja. Und wer hat die denn bei euch gemacht? Warst du das? Also das hat der Herm gemacht. Ich bin ja kein Webdesigner. Auch so ein Name, ne? Herm. Nils mit Z. Ja. Crazy. Donny. Crazy. Herm. What? Mega. Ja, viele Leute sagen ja, dass da der in Anführungsstrichen Erfolg ja überhaupt erst herrührt. Also nicht das, was wir sagen, sondern weil wir so crazy Namen haben einfach so. Das gefällt den Leuten im Alltag einfach so. Dass einfach so Leute sind, ja. Die komische Namen haben, dass sie auch irgendwie einen Podcast machen können. Was ist denn dein Nickname? So bei Spielen oder online? Hast du so einen Nickname? Long Don. Ich fand übrigens, ich hab dann tatsächlich immer, das ist aber super peinlich, ey. Ich weiß, deswegen frage ich ja. Okay, warte mal, gibt's überhaupt einen coolen Nickname? Ich glaube nicht. Eigentlich nicht. Also ich hab tatsächlich, weil ich ja bei Mucke machen, hieß ich ja immer, oder heiße ich ja Dubson. Und eigentlich. Dein aktuelles Album heißt Monday is the New Sunday. Das steht ja mal dahinter wegen Son of Dublin sozusagen. Und ich habe ja mit Dub-Musik angefangen, also richtig so Reggae-Dub-Musik und so. Ja. Das ist ja schon ewig alt so. Und irgendwann, wie das halt so ist, ist er halt so hängen geblieben, ne? So, und jetzt kommt der oberpeinliche Nickname. Immer so, Dubsonizer. The Dubsonizer. Also, wow. Und bei allen Ladies immer, you are a Dubsonizer. Yeah, you just got Dubsonized. Get ready to Dubsonize. Nadine, get ready to get Dubsonized. Nadine, Dubs-alicious. You're Dubsonized. Ich weiß, es ist super peinlich. Sehr aber unangenehm. Gut, also, ja. Aber Moment, Florian hat auch einen super peinlichen Nicknamen, den er bei seinen Videospielen zum Beispiel benutzt. Videospiel, auch wahnsinnig uncooler Begriff. Wie heißt der? Er heißt Nifty. Finde ich aber nicht so doof. Nifty. Kann man mal sagen. Cool. Nifty ist in Ordnung. Oh Mann, Leute, jetzt bin ich so ein Rückfall. Ich bin hier bulletproof, keine Chance. Nifty ist cool. Das schreit von mir ab. Ja. Wir hatten übrigens in der Schule, fällt mir gerade ein, wir hatten so einen Typ in der Schule, so in der 12. Klasse, übrigens auf der anderen Schule dann, weil ich ja geflogen bin. Ich habe tatsächlich dann das Gymnasium weitergemacht, um das nochmal aufzugreifen. Hast du Abitur dann gemacht? Ich habe Abitur gemacht. Dann aber in einer anderen Stadt. Bist du nee, in der gleichen Stadt. In der gleichen Stadt, andere Schule. Sitzen geblieben, 8. Klasse und dann einfach die 8. Klasse auf der anderen Schule. Einfach auf dem Longboard in die andere genau, Schule. Genau, auf dem Longboard drauf, Unge auf dem Ohr, rübergefahren, richtig geil gewesen. So. Unge auf dem Ohr. Ich höre mir Let's Plays nur Audio. Genau, ich höre mir nur Audio-Let's Plays, muss man dazu sagen. Nee, aber ich komme gerade drauf wegen, du hast irgendwas mit Argen gesagt. Und ja. Wir hatten einen, ich hoffe, er hört das jetzt nicht, obwohl, er hat auch damals drüber gelacht. Wir hatten halt so einen Typ in der Stufe, der heißt Hagen, so, ne? Ja. Und wir hatten, irgendwann war es so krass, wir hatten so viele Wortspiele mit dem. Einfach Krankenhagen, Hagen-Darm-Grippe, wenn er krank war oder keine Ahnung. Da liegt echt was im Hagen und sowas. Das war nicht so furchtbar schlimm. Wir hatten dann so einen Ordner. Wisst ihr noch, früher hat man doch quasi so einen Ordner gehabt ab der Oberstufe, weil der sehr cooler war, als Hefte zu haben. Ja. Und da hat man ja links immer alles so reingeschrieben, so Sachen, so irgendwie so, wenn du neben deinem Kumpel saß, da hat er auch so ein bisschen was gekritzelt und sowas. Unterschrift. Ich hatte so einen Ordner, war alles voll mit Hagen-Gags. Wir hatten einen kompletten, also ich hatte wirklich, die komplette Seite war nur voll mit Hagen-Wortspielen. Hagen. Sehr schön. So. Es liegt ein bisschen schwer im Hagen. Ja, ja, genau wie Löschblätter. Wir kamen dann auch immer zu dem an, so, ich weiß nicht, da hast du Hagen-Darm-Grippe? Irgendwas liegt mir total schwer im Hagen. Ah. Ich glaube, wir brauchen einen Krankenhagen. Ich weiß nicht. Sehr gut. In 2 Stunden so weiter. Den Gag hast du vor Hagen gebracht, Mann, ey. So die ganze Zeit. Das finde ich ganz geil. Tatsächlich erinnere ich mich noch, in der 4. Klasse, oder wirklich sehr früh, gab es ein Mädchen aus unserer Klasse, deren Talent war es, zu jedem Namen irgendeine beleidigende Konnotation zu finden, und der hat alle fertig gemacht. Also irgendjemand, zu jedem Namen hat sie eins gefunden und niemand konnte ihren Namen irgendwie fertig machen. Und niemand konnte irgendwas. Wie hieß sie denn? Das kann ich nicht sagen, weil ich gleich noch den Nachnamen sage. Aber Larschklappe. Tatsächlich, aber genau. Keiner kam drauf. Carina Tittler. Genau, Carina Larschklappe. Tatsächlich. Und dann, man ist ja so stetig reifer geworden, ne? Und die Sexualität kam irgendwann näher. Und irgendwann, weiß ich noch, das hat bei einem von uns in der Klasse, hat es plötzlich Ping gemacht. Die Pubertät war da. Ständer bekommen. Und plötzlich war alles da. Und ihr Nachname war Herma. Und plötzlich hieß sie Sperma. Yes. Und plötzlich war der Bann gebrochen, wie so ein Untotenheer, wo der Anführer stirbt und alle klappen so um. Und plötzlich hat sie niemanden mehr beleidigt. Alle, weil der Fluch war gebrochen und alle waren frei. Und sie war gebrochen und hat die Schule gewechselt aus Mobbing. Schule gewechselt, ja, genau. Und sie ist einfach so eine tragische Geschichte. Eine Klapse jetzt halt. Genau. Ja, gut. Stille. Das ist nachher so eine gute Anekdote, wo man überlegt, einfach nur mal so kurz zurückdenken an die Anekdote. Einfach nochmal. Ja, das fehlt heutzutage, finde ich. Ich hätte mir oft auch mal was wirken lassen, einfach mal kurz. Ne? Schweigen können. Muss man auch. Schweigen können. Gemeinsam schweigen können. Man sagt du hast die richtige gefunden oder den richtigen oder was auch immer. Wenn man gemeinsam schweigen kann. Pulp Fiction. Ach, das ist wirklich in Pulp Fiction gesagt? Ja, tatsächlich die Essensszene im Diner. Jack Rabbit's Slim Whatever Diner. Weiß nicht genau, wie es heißt. Hast du auch ein Plakat von Pulp Fiction? Exakt. Aber ganz kurz, also du bist schon Designer. Du bist schon, also im weitesten Sinne, als du bist im Design. Jetzt will er nochmal festnageln. Ganz kurz. Du bist aber schon Designer, oder? Also ist so krass durcheinander. Also wenn wirklich jemand irgendwann die Folge angucken will, wer sich über mich informieren will, na, da bin ich gehabt. Nur 2 Sachen nochmal aufschreiben. Ich glaube, kein Mensch will sich über dich informieren. Ja, das stimmt auch wieder. Aber du bist doch so eine Art Designer. Also du würdest dich weitesten als Grafiker. Ich bin, pass auf, ich kann es ganz kurz erklären. Ich bin, habe Abi gemacht 2004 in Tübingen, wie gesagt. Bin aber dann schon relativ, also in dem Jahr noch nach Berlin gezogen, also seit 10 Jahren jetzt in Berlin, weil ich ja kein Zivi machen musste oder Wehrdienst oder so, weil ich ja keine deutsche Staatsbürgerschaft habe, auch nach wie vor nicht habe, weil man es irgendwie nicht braucht. Und auch in Irland. Was nicht? Übrigens manchmal, ja doch, ich habe die irische Staatsbürgerschaft. Und da musstest du dann nicht irgendwie? Nee. Also das ist man weird, auch, dass man das nicht braucht. So Briefe. Ja, ist auch, manchmal ist es auch weird, gerade wenn ich irgendwie zu so Bürgerämtern muss, mich ummelden von keine Ahnung, Friesland auf Kreuzberg oder sowas, dann kommt auch immer so, dann sage ich so, ja, ich habe ja gar keinen deutschen Pass. Wie, Sie haben keinen deutschen Pass? Sieht er, ja, nee, was machen Sie denn hier? Und so kriegst du wirklich. Da ist die Tür, mein Lieber. So, da ist die Tür, hau ab, du Scheiße. Aber ich konnte nicht auf Englisch voll. Aber da fällt mir gerade ein, das war dann lustig. Ich war mal in so einem Amt und dann, ich habe ja mit meinem Namen immer das Problem mit dem Apostroph, weil halt so O, Apostroph, S, ne? Ja. So. Und die meisten Leute machen anstatt dem wirklichen, auf der Tastatur dem Apostroph, machen die quasi das, was Akzent, was auf dem E dann so hängen bleibt, auf dem O und so. Weil dann wird aus dem O quasi so ein O mit Akzent. Genau, so. Und da ich das aber weiß, genau, das ist wirklich so wie bei Pokémon. Und da ich das aber weiß, gucke ich halt immer dann mega nerdig auf die Tastatur, wenn ich halt irgendwo in einem Amt bin, wo so eine dicke Berlinerin sitzt, die so eh gestresst ist den ganzen Tag und guck da immer drauf. Nee, mittlerweile bin ich da jetzt doch zurückgelehnt. Ich habe das so im Auge so, ne? So, und dann, neulich war das halt, das war vor einem halben Jahr oder so, war das wieder so. Und dann fängt, ich sehe schon, die macht's falsch und es wird im System halt nicht funktionieren und so weiter. Wenn ich dann nachher mal wiederkomme, dann das passt nicht und so. Dann sag ich so, ich kann Ihnen auch helfen. Ich kann Ihnen sagen, jetzt bleiben Sie mal auf Ihrer Seite. So geht das hier nicht. So geht das hier ja nicht erst. So, und ich so, okay, alles klar. So, und dann dachte ich mir so, war ich auch sauer auf sie, weil sie so schnippisch war. Da ich gedacht, okay, dann soll es halt, dann helfe ich ihr jetzt auch ich nicht. Ich war so sauer. Und dann ging das aber ewig und dann original wirklich wie in so einem schlechten Sketch sagt so, Sabine, kannst du mal kommen? Ich krieg das Ding nicht ins System drin. Und dann kommt eine andere dazu. Dann sitzen die beide über der Tastatur und wollen diese Apostrophe hin. Und ich darf denen nicht helfen. Ja. Ich darf nicht sagen, hey, entschuldigen Sie, ich kann Ihnen das. Jetzt bleiben Sie mal sitzen, wir kriegen das schon hin, das ist nicht schwerer Aufgabe. Wir kriegen das hin. Oh, das war ganz schlimm auf jeden Fall. Das mal als Anekdote dazu. Ich bin stehen geblieben bei 2004, Abi nach Berlin. Wir waren mal Designer, ich wollte dich doch genau, festmachen. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht als Mediengestalter. Also quasi bei einer Firma gearbeitet. Übrigens Magix, die den Magix Music Maker machen, was vielleicht der eine oder andere kennt. Geil. Das ist übrigens das, die Software, mit der ich jetzt mal erstmal Musik produziert habe. So, das ist eigentlich eine ganz coole. Ja, wir könnten mal irgendwas produzieren. Dein aktuelles Album heißt Monday is the New Sunday, jetzt erhältlich auf iTunes und Spotify. Sketchy. Nee, da habe ich eine Ausbildung, ganz normal betriebliche Ausbildung gemacht, 3 Jahre lang. Ja. Also quasi 40-Stunden-Woche da sitzen, dann für mich daraus gelernt in diesen 3 Jahren. Ich möchte nie in meinem Leben ein Bürojob machen, weil es einfach ein sich also, einengt. Aber man kann einfach super, kann das Büro einrichten, du kannst Design machen, du kannst hier ein paar Fiction-Plakate aufhängen, du kannst diese Kugeln, diese Newton-Kugeln aber aufhängen. Aber du kannst dir so einen Rollstuhl ich würde es auch gerne betonen, dass ich das nicht so generalisieren möchte, also wirklich jetzt mal, also jeder ist ja anders so und ich habe halt für mich voll gemerkt, nach so 2-3 Jahren, also gerade im 3. Jahr war das furchtbar, ey, da jeden Tag dahin zu gehen und dann quasi Zeit zu verschwenden, weil viele Leute machen das ja auch wirklich, dass du im Büro sitzt und eigentlich gar nicht arbeitest. Also wirklich 8 Stunden da sitzt und irgendwann, damals gab es ja noch nicht so krass Facebook, das heißt, ich habe so ein anderes Online-Spiel gespielt, O-Game. Schülerfacet. Naja, und man sitzt halt wirklich da und dann fühlt sich einfach scheiße. Du kommst nach Hause, bist trotzdem müde, obwohl du nur da saßt 8 Stunden lang. Und ich hatte richtig so Spiegelsysteme gebaut, weil ich immer so andere Sachen gemacht habe außer Arbeit. So rumgesurft und so, dass mein Chef, wenn der von hinten kommt, dass ich sehe, wann der kommt und dann so schnell wechseln kann. Also, ich habe also quasi mehr Energie reingesteckt, nicht zu arbeiten, das ich als so wirklich zu arbeiten. Das finde ich so eine gute Sache, aber dass man Jobs machen kann, wo man nicht arbeitet und es fällt nicht so doll auf. Ja, genau, deswegen sagt ihr, das ist ja Typsache. Mich hat das halt fertig gemacht. Jeder ist anders. So. Schönes Zitat von Donny O'Sullivan. Jeder ist anders. Gibt es auch T-Shirts als T-Shirt jetzt. Yeah, mit Podcast-UFO-Logo und Booster drunter. Nee, und deswegen ist mir aufgefallen, ich habe jetzt am Wochenende. Du hast ja gefragt, ob ich Designer bin. Ganz kurz. Es dauert eine Minute. Ganz kurz immer ab. Und ich am Wochenende habe ich an der Bar, musste ich zapfen. Und das finde ich, das ist so furchtbar, weil du halt kontinuierlich arbeiten musst und wenn du nicht arbeitest, merken das Leute, weil sie aggressiv werden. Die wollen was haben. Und es ist bei Bier noch viel schlimmer als bei allem anderen. Stimmt. Aber ich könnte niemals einen Job machen, wo Leute merken, dass man nicht arbeitet gerade. Ja. So als Kellner, wo du den hast, dann aber auch direkt zurückbekommst. So, wenn du das nicht machst, dann kippt das ganze System um. Und im Büro, wenn man das nicht machen kann, ist doch total großartig. Ja, okay, das ist tatsächlich ein guter Vergleich. Also, Autor für eine Fernsehsendung. So gesehen, ja, genau. Glaube ich, weiß ich nicht. Dann einfach bei Brainstormings immer mitmachen und nachher sagen, ja, war meine Idee, aber nur im Freundeskreis. Ja, genau. Weil sonst so ja, cool. Klar, ja, klar. Aber du weißt schon, das war eigentlich meine Die Bauchbinde ist von mir. Ja, die ist von mir. Nee, um das kurz abzuschließen. Ich habe dann die Ausbildung gemacht und habe dann angefangen, war dann halt irgendwie fertig, ne? Nicht übernommen worden, aber ich habe es auch nicht drauf angelegt. Und habe dann bei MTV angefangen, so ein Praktikum zu machen und so. Damals war das ja noch so halb cool. Und dann, um deine Frage zu beantworten, wegen Designer, habe ich halt mich 2009 war das beworben auf die UdK, nee, 2008 war das, beworben auf die UdK, also quasi Universität der Künste in Berlin, um halt einen Designstudiengang zu machen für Grafikdesign. Damals war ich noch voll der, auch so richtig nerdiger Grafikdesigner. Ich wollte, das war mein Leben so, ich wollte geile Grafiken machen und irgendwie Poster gestalten und so. Helvetica. Genau, war Bold, auch voll der, genau, so richtig ekliger Schrift-Nerd. So Typos. Genau, ja, so und den ganzen Quatsch halt so. Und die kenne ich mich nach wie vor leider Gottes aus. Und ich habe dann, und das Geile ist, ich habe damals bei meiner Bewerbung, bei der UdK, bei meiner ersten Bewerbung bin ich ja nicht genommen worden. Da musst du halt so eine Mappe hinschicken und so, und dann bist du eingeladen. Und die haben mich nicht mal eingeladen zu diesem zweiten Ding, sondern die haben mir einen Brief geschickt. Das fand ich geil. Es hängt bei mir eingerahmt im Dings. Da steht einfach als Begründung, kein künstlerisches Talent feststellbar. Wir haben lange gesucht, massive Beleidigung. Wir haben einfach keins gefunden. Das steht wirklich da. Das war natürlich, im Nachhinein betrachtet, ist ja so eine automatische, da bewerben sich halt irgendwie jedes Jahr irgendwie 1000 Leute. Das hast du dir eingeredet. Das hängt bei dem bestimmt auch, hängt ein Bild von dir genau, irgendwie so drin, irgendwie auch eingerahmt in deren Büro. Naja, ich habe aber, im nächsten Jahr mich ja wieder beworben, bin dann angenommen worden, habe ja jetzt meinen Abschluss gemacht, mit einer 1,0. Also das künstlerische Talent kam mir man dann wohl irgendwann. Du bist bei denen im System das Beispielbild für kein künstlerisches Talent vorhanden. So, die 5 verschiedenen Fälle, warum man ablehnt. Wenn es so aussieht, genau. Genau, wie bei so Freizeitparks, wo so Gesichter aufhängen, so ihn bitte nicht reinlassen. Ja, genau. Die Hausverbot haben. So. Genau. Ablehnen, Ausrufezeichen. Ja. Nee, worauf ich hinaus wollte, eigentlich nur, also es hat mir jetzt ein bisschen zu lange gedauert eigentlich dafür, dass für diese leichten Gag, den ich jetzt anstreben wollte. Also es war eine gute Story, aber es hätte kürzer sein können. Ja, aber jetzt habe ich mal erzählt, was ich mache. Ich meine, ja, ist doch gut, für alle Leute, die zuhören und dich kennenlernen wollen. Ja. Nee, aber ich wollte sagen, euer Logo ist ja jetzt nicht so geil. Aber du bist doch mega geil. Ja, du bist ein Grafikdesigner, wollte ich jetzt drauf festnageln, deswegen. Ja. Du hast eben gesagt, dass du Grafiken geil findest. Ja, das Logo habe ich gemacht. Aber Gästeliste Geisterbahn hätte man sich ja jetzt theoretisch mehr Mühe geben können. Du hättest so eine geile Geisterbahn designen können, die kommt. Aber sowas machen die Illustratoren. Nö, ich habe da so ein paar Entwürfe gemacht und den Jungs in die Runde geschickt. Genauso wie haben wir das entschieden, wie mit dem Namen und so. Bisschen brainstormt. Und genau, wir haben so ein bisschen WhatsApp gebrainstormt. Hast Farben vorgeschlagen. Am Ende wollten sie alle halt alles schwarz-weiß haben. Genau, hab dann natürlich alles durchdekliniert in 50.000 verschiedenen Schriftarten. Ihr kennt das, ne? Das war so ein Durchlaufprozess. Maria muss das ja auch abnehmen bei uns alles, ne? Also dann ist die Freitag nicht da, dann muss man Montag warten und so. Und da war das so ein Schnellschuss. Der war nicht so schlecht. Ich hab den nicht gehört, warte, weißt du selber. Ich hab gesagt, Nils muss dringend abnehmen. Nils muss dringend abnehmen. Aber mein Gott. Er wird nicht besser, Leute. Ich kann ihn noch aber ich fand sagen. Den ganz gut eigentlich jetzt so. Ja, okay. Ich bin noch nicht so schlecht. Nö, ich finde es okay eigentlich. Es ist okay. Geschmackssache. Ist halt so es ein, ist okay, aber es ist nicht Grafiker okay. Nö, genau. Es sollte so ein News. Ich glaube. Wo willst du damit hinstellen? Fertig mal. Ja. Es ist für mich kein künstlerisches Talent erkennbar. Ja. Aber ist es nicht die Aufgabe von gutem Design, nicht aufzufallen immer, sondern sich irgendwie sehr bescheiden zu sein, zurückzunehmen, sodass wenn du denkst, ich höre mir den Podcast gerne an, dann hat er eigentlich schon alles richtig gemacht, weil es nicht auffällt? Ja. Also ist nicht Design vom Prinzip her eigentlich die bescheidenste Kunstform, weil sie sich immer in andere Dimensionen eingliedern muss? Nö, ich glaube auch, dass du den Begriff Design so ein bisschen lapidar benutzt. Mhm. Design ist ja ein mega generischer Begriff, so das kann ja alles Mögliche sein. Ich glaube, was du jetzt gerade meinst, ist tatsächlich wirklich spezifisch Grafikdesign. Mhm. Und beim Grafikdesign kann man das so nicht sagen, finde ich, weil ich glaube, Grafikdesign muss und kann sich sehr gerne zurücknehmen, kann aber auch offensiv nach vorne gehen. Es kommt, also es klingt jetzt echt wie so ein Phrasenschwein-Spruch, so, ne? Beim Grafiker-Stammtisch müsste ich jetzt 10 Euro dafür ins Phrasenschwein werfen. Aber jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch ist anders. Aber Design hat ja auch oft eine sehr große. Ich bin voll der Politiker. Jeder wird bei uns irgendwie so philosophisch immer. Ja. Auch Nils Buckelberg hat ja Sachen rausgehauen. Die alle rausgeschnitten wurden. Aber Design hat ja oft eine sehr starke Immersion. Okay, jetzt hast du ein Fremdwort gesagt, was ich nicht verstehe. Immersion. Wir haben aber ganz kurz am Anfang im Vorgespräch, in dem Gespräch, hast du einen Gag gemacht, den würde ich gerne nochmal machen. Ganz kurz an die Zuhörer, das wisst ihr ja gar nicht, wenn man beim Podcast UFO eingeladen wird, das ist wie bei Markus Lanz, man ist in so einem Raum, wird geschminkt, kriegt dann irgendwie so, warum auch immer. Maske, man fragt sich noch so, warum Maske, wir sind doch nur, das ist einfach für dich. Und dann kommen die Jungs einer nach dem anderen. Spendengelder haben wir dafür ausgegeben. Also erst kommt Florentin rein und begrüßt dich so mega nett und ist halt so, hey, keine Sorge, wir machen das, das wird richtig geil und so. Und ich stelle die und die Frage, hey, nicht wundern und so. Und dann hast du kurz Ruhe und dann kommt Stefan rein und der ist dann voll so, der sieht ein bisschen scheiße aus, kannst du da noch mehr was drauf machen und so. Ja. So ein bisschen Good Cop, Bad Cop mäßig. Ja, genau. Ja, genau so ist das. Und ich habe mich jetzt gefragt, um dich auch wieder in so eine Ecke zu drängen, in die du hoffentlich nicht rauskommst. Habt ihr so eine Art Sendeablauf? Also bei Gästeliste Geisterbahn, ihr seid drei Leute. Wenn wir zu dritt sind, wir haben mit Gästen oft ein Problem, dass wir uns andauernd irgendwie reinreden, weil wir nicht wissen, wohin das Gespräch gerade führt. Und es ist wirklich auch immer so, man weiß nicht genau, ist der Weg jetzt sicher, den man jetzt geht mit der Anekdote. Wo führt er hin? Gibt es Abzweigungen? Wer geht welche Abzweigungen? Das ist wie so ein Rollercoaster, right? So, also Podcast ist ein Rollercoaster. Ist genau das Gegenteil. Also quasi genau wie das, wie du gerade erzählst. Ne? Ich weiß selber nicht, wo der Satz endet, aber doch, anfange. Ja. Aber das habt ihr nicht. Ihr habt schon eine Art Sendeablauf. Nee, also ich kann es dir ganz klar sagen, wir haben am Anfang angefangen mit, ich glaube, die allererste Folge haben wir wirklich tatsächlich einfach nur quasi von der Energie gelebt, dass wir uns wirklich, wir sehen uns ja wirklich alle zwei Wochen nur, weil wir alle anderen Quarms machen irgendwie und nicht jeden Tag zusammen abhängen. Und da haben wir wirklich einfach ein bisschen Glück gehabt. Es war ja voll so ein Griff ins Blaue oder wie das heißt, irgendwie so ein Griff ins Klo. Wir wussten ja gar nicht, was passiert, wir haben es einfach gemacht, da hatten wir halt voll die Energie und dann hatte jeder einfach sowieso viel zu erzählen. Ein Griff ins Blaue, ja. Das wäre was für ein anderes T-Shirt. Das ist nicht so das Grüne vom Ei. Vorne, jeder Mensch ist anders und hinten ein Griff ins Blaue. Du hast auch so einen blauen Daumen. Ne? Also. Genau, ich habe einen richtig blauen Daumen. Nee, aber kurz wegen deiner Frage, wegen dem Redaktionsplan. Wir haben dann tatsächlich nach der zweiten oder dritten Folge schon gesagt, haben wir in der WhatsApp-Gruppe einfach gesagt, jeder sollte mal so ein paar Themen oder Stichworte nennen, über die er reden will. So. Und das war dann quasi, wenn mir irgendwie eine lustige Story passiert ist, habe ich dann halt ein Stichwort rein, nur für mich als quasi Reminder und dann kann ich die Geschichte so erzählen. Dann haben wir uns da Sex, so ein bisschen dran. Sex, meine, so ja, genau. Oder Peniswitze. Genau, Podcast-UFO, scheiße, stand ganz oft schon. Boring. Genau. Und und dann haben wir einfach uns quasi so ein bisschen da entlang gehangelt, aber irgendwie, je länger wir das machen, desto, wir haben jetzt auch schon Folgen gehabt, wo wir teilweise gar nicht drauf geguckt haben und einfach ein gutes Gespräch hatten und einfach das dann so lief. Und wir haben es immer da, wir machen immer so ein Doc, wo wir so Sachen reinschreiben, wo wir denken, dass wir, also jeder für sich reinschreibt irgendwie eine eine Geschichte, die er erzählen möchte, wo er denkt, das ist irgendwie interessant oder lustig oder was auch immer. Ja. Und wenn wir merken im Gespräch, wir kriegen so einen Punkt, wo wir alle so gerade merken, okay, das Gespräch läuft gerade so ein bisschen aus, wir haben jetzt irgendwie keine Energie, auch jetzt so weiter drüber zu reden, dann guckt man halt drauf, hat so als zum Entlanghangeln einfach. Ja, bei uns okay, steht auf dem Doc eigentlich bei jeder Folge nur, wir müssen mehr wie Gästeliste Geisterbahn werden. Also immer ja. Dahin so, ein so lustig sein. Das finde ich aber gar nicht, also jetzt wie gesagt, jetzt ohne Geschleim, ich höre mir euren Podcast total gerne an. Ich finde das eigentlich, was mir ja bei euch gefällt, was wir ja gar nicht so haben, also wo ich jetzt aber nicht sage, dass ich finde, dass wir das brauchen. Wir sind ja einfach ganz anders als ihr. Was ich aber bei euch voll mag, ist dieses, vielleicht ist es auch so eine Berufskrankheit, dass ihr super gut und gerne so Sachen, so Gags durchanalysiert irgendwie so. Ne? Also einer macht irgendwie Gag, der vielleicht ganz gut war. Ich finde das dann wahnsinnig interessant, den so quasi sich darüber weiterzuspinnen, wie man den hätte auseinanderklamüsern. So. Oh, ja, das fand ich ganz gut. Hab vor allem neulich war eine Vorlesung irgendwie, worum das Prinzip eines Gags erklärt wurde, weil wir irgendwie über so kurze Meldungen, Glossen gesprochen haben oder so. Und das fand ich total lustig, weil die Erklärung war, dass ein Gag immer so eine Anspannung in einem auslöst und die dann durch die Pointe gelöst wird. Und dann ging aber, dann war so eine Kurve quasi, die so hochging und dann rapide abfiel. Aber dann war so eine kleine gestrichelte Linie noch daneben, die weiterging, die Anspannung also weiter analysiert hat. Und dann habe ich gedacht, hey, was heißt das denn? Und dann kam die nächste Folie und dann kam so ein Pfeil auf diese gestrichelte Linie. Das sind Leute, die den Gag nicht verstanden haben. So einfach, die sind einfach der wahnsinnig. Ist gestrichelt, weil der masturbiert. Das ist einer im Publikum. Der vielleicht. Die einfach den Rest ihres Lebens mit dieser Spannung leben müssen. Und ich habe mir so eine Crowd vorgestellt, die aber so einen Gag nicht versteht, aber die ganze Zeit so was weiter. Was macht denn der Mann beim Arzt jetzt? So mega angespannt sind. Genau. Wieso? So, das ist einfach so eine sehr angespannte Crowd. Leute, die den Gags nicht verstehen offensichtlich. Das denke ich mir auch, wenn ich mir unsere Hörer vorstelle, stelle ich mir so eine wahnsinnig angespannte Meute vor. Also oder einen halt. Forward-Medium, ja. Oder einen, diesen einen, unseren Hörer, den immer in der U-Bahn sitzt und sich denkt, fuck. Wie sind denn eure Hörer? Habt ihr coole Hörer? Ich glaube, wir haben die coolsten Hörer der Welt. Ne? Aber kriegt ihr viel Feedback und so? Weil wir haben echt ein Problem mit Hörern. Dass wir denken, wir sind coole Typen, aber unsere Hörer sind halt nicht so cool. Und da überlegen wir immer, wo können wir noch coole Hörer abgreifen? So. Ich glaube, ganz, das klingt jetzt richtig dumm, aber ich meine, ich muss halt ehrlich sein, wir machen uns da tatsächlich gar nicht so eine Gedanken. Ja, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ihr seid drei auch Rampensäuer. Ich meine, da ist Nils Buckelberg dabei, da ist ein Herm dabei, da bist du dabei. Du hast schon viele andere Sachen moderiert. Da ist eine Marie, dabei. Ja, nee, dass wir Rampensäuer sind, ich meine, es ist ja selbstredend, sonst würden wir ja keinen irgendwie Podcast machen, wo wir einfach nur von unserem Leben erzählen. So. Also, dass wir klar irgendwie Bock haben, dass es Leute hören. Man muss ja schon ganz schön narzisstisches Arschloch sein eigentlich hier, ne? Ein bisschen so eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ist auf jeden Fall, sollte vorhanden sein, wenn man einen Podcast macht, aber was ja nicht immer nur schlimm ist. Übrigens habe ich neulich ein Buch gelesen über Narzissmus. Das ist übrigens eine Fehlannahme, dass Narzissmus gleichzeitig heißt, dass Leute Arschlöcher sind, sondern so, also wirklich so psychologisch, also die Definition von der narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist eigentlich eher, dass man krass unsicher ist und so. Mhm. Also, dass man Unsicherheit dadurch versucht zu übertünchen oder zu überspielen, dadurch, dass man halt sehr, sehr. Aber diese Unsicherheit kommt ja auch aus Eitelkeit, weil man halt, du bist ja nicht unsicher, wenn dir egal wäre, wie du wirken willst. Ja. Je wichtiger es ist, wie du wirkst, umso unsicherer wirst du ja. Weil ich wäre so gerne mal so jemand, der in sich selbst ruht. Ne? Ich glaube, alle haben diesen einen Kumpel. Ich habe also einer, der ruht einfach in sich selbst. Ne? Dem ist auch scheißegal, was andere Leute von ihm denken. Ich wäre so gerne dieser Mensch, der hat so wenig Probleme in seinem Leben. Ich meine, wärst du gerne der Mensch, aber du wärst nicht der Mensch, der du bist, wenn du der Mensch wärst. Das hast du schön gesagt. Du wärst ein uncooler Mensch, wenn du der wärst. Weil jeder Mensch ist anders. Das stimmt. Ne? Da hast du schon was gesagt gerade. Ja. Das war schon echt ein guter Satz. Also das ist. Glaubt ihr, dass so ein Kann zum Beispiel auch auf seinen kategorischen Imperativ reduziert werden will? Ja, das war bestimmt der Oberfreak, der war bestimmt super unbeliebt. Voll, aber nee, wer war nochmal ein krasser Partygänger? War Hegel? Nee, ich habe gestern. Kant war auch schon. Kant war ein krasser Partygänger. Der hatte so ganz vor, einen Podcast von denen. Ich glaube auch, die würden heutzutage einen Podcast machen. Ja. Also, wobei Kant war, glaube ich, habe ich gestern so ein Video drüber gesehen. Und der ist wohl so ein Typ, der mega hässlich war, mega klein war, aber immer auf Partys war und sich immer mit Leuten umgeben hat und immer besoffen war und hart, hat krasse Partygänger halt war, was man sich gar nicht vorstellen kann. Das war Kant, ja. Aber dessen Partys waren noch immer so ganz durchstrukturiert. Ach, genau. Die erste Stunde werden Anekdoten erzählt, dann wird Kanal hat analysiert und gegen Ende noch ein bisschen freie Party. Genau, am Ende soll so eine hilarious Stimmung sein, damit alle mit einem guten Gefühl nach Hause gehen, war das, glaube ich. Eigentlich ganz geil. Klingt wie eine krass scheiß Party, ehrlich gesagt. Oder wie eine Podcast-Umfolge. Nee, ich glaube, ich fände es total gut. Weil was ich an Partys generell nicht mag, ist dieses Offene. Ich immer das Gefühl habe, so jetzt muss was passieren, aber es passiert nichts. Also ich mag es total gern, wenn man sagt, hey, wir treffen uns, um einen Film anzuschauen. Ja. Bin ich sofort dabei. Aha. Und auch wenn es sich von der Party nicht groß unterscheidet, ist es was ganz anderes, wenn du einfach nur auf eine Party gehst mit, ja, wir treffen uns halt. Ja. So, das ist eine ganz andere Anspannung, das ist ein ganz anderes, was passiert ist, wo man ständig hinterfragt, lohnt es sich noch hier zu sein, als wenn man jetzt einfach sagt, Verantwortung auch nicht, finde ich. Ob es scheiße ist, wenn jemand anderes eine Party von jemand anders ist, zum Beispiel. Ja, aber ich finde, du hast schon die Verantwortung. Ja, gut, aber wenn du dich auf einen Film einlässt, dann weiß jeder, weswegen er da ist. Jeder hat das gleiche Mindset. Ja. Jeder kann in demselben abgesteckten Rahmen es genießen oder nicht genießen. Das finde ich auch. Wohingegen bei einer Party man nicht nur den Inhalt des Rahmens immer definieren muss, sondern auch den Rahmen selbst. Weil man immer sagt, so, weswegen sind wir jetzt hier, was soll das so? Und das mag ich nicht. Wir können uns auf die langweiligste Sache, wir können uns sagen, hey, wir treffen uns und schauen einfach 2 Stunden auf die Wand. Sofort. Bin ich sofort dabei, weil der Rahmen klar ist und wir sitzen alle vor der Wand. Und dann, glaube ich, kann man was Cooles draus machen aus dieser wandanstarrenden Situation. Also man sagt, wir treffen uns jetzt einfach. Aber ich glaube, das ist unser Kontrollproblem, glaube ich. Exakt. Weil du kannst eine Party, das ist das uncoolste Setting, um es im Blick zu haben und Einfluss zu nehmen darauf. Ja. Du kannst die Musik nicht beeinflussen, wenn du nicht der DJ wärst. Aber da kann man doch gemeinsam darüber ablästern dann. Und dann hat man auch wieder so eine gute Idee. Ja, aber eben nicht, weil es laut ist und alle Leute besoffen sind und du mit keinem kooperieren kannst. Nicht alle Leute finden cool, wenn man darüber redet, wie scheiße die Party gerade ist. Ja, aber mir ist lustig, dass ihr das sagt. Vorgestern erst eine Idee gehabt für eine Party, ihr kennt das bestimmt auch, wenn man auf einer Party ist und die scheiße und dann macht man den Klassikerhalt und spielt so eine Lüge halt irgendwie so. Ne? Wenn du gefragt, was machst du beruflich, dann sagst du irgendwie, ich bin beim CERN, bin Mathematiker beim CERN und mach da irgendwie so. Und dann, wenn die sagen, ja, rechne doch mal was, dann machst du irgendwie, überfindest du einfach was. Doch mal was. Das hat noch nie jemand gesagt. Ja, wenn du sagst, du bist Wurzel von 83, du bist Mathematiker beim CERN. Ja, du erfindest einfach, könnt ja nicht nachprüfen, wenn ihr keinen Taschenrechner dabei habt. So, und dann ist mir noch nicht ein gutes Partyspiel eingefallen, sozusagen. Also, dass du machen kannst, um diese Lüge, die du dann machst auf der Party, um noch geiler zu machen. Das heißt, du spielst eigentlich eine Filmrolle. Und mir ist konkret eingefallen, das Beispiel hier, nicht in Beautiful Mind, sondern mit Ethan Hawke, wie heißt er, Matt Damon, wo er das Genie spielt in dieser Schule da mit Good Will Hunting, genau. Und dann erzählst du halt immer, eine Party kommt dann so ein Mädchen oder so zu dir, was machst du denn? Du hast gar keinen Bock auf die Party, du willst einfach eine Lüge spielen, damit du nicht so über deine Ehrlichkeit, sagst du, ich bin Student, ich bin Hausmeister in der Uni, pass da ein bisschen auf und so. Und du erzählst diese ganze Geschichte so und guckst, ob sie drauf kommt, einfach so. Wenn nicht, ja geil, und wenn ja, dann ist sie eigentlich vielleicht sogar ein guter Catch. Und wenn sie ja und mitmacht auch noch. Ja, wenn sie mitmacht, dann hast du auch eine andere Rolle aus dem Film übernehmen und denkst so, wow! Und dann ist krass, ich bin Psychologin so. Vielleicht sollst du dich mal mit mir treffen, weißt du so? So großartig wäre das. Und dann haben wir dann weitergesponsert, also irgendwie auf die Idee gekommen. Und dann haben wir dann angefangen, uns quasi das Spiel zu spielen, dass man dann. Dann hatten wir richtig Spaß so, dass ich gesagt habe, okay, warte mal, ich mache jetzt noch einen neuen so. Und dann fängst du halt irgendwie so, ich bin irgendwie krass, ich kam mal aus der Zukunft irgendwie, aber ziehst kein weiter und so. Und dann halt so, keine Ahnung, Terminator und alles Mögliche. So. war ein bisschen uncool, ich bin Hulk gewesen, auf einer Party, ist nicht so gut geendet. Ja, das machen ja finde ich sehr gut. Ja. Das mal nur so, ist mir gerade eingefallen. Ich glaube, da findest du, dass du jemanden richtigen gefunden hast, wenn du nicht nur schweigen kannst, sondern auch sich gegenseitig Scheiße erzählen kannst. Ja, auf jeden Fall, ja. Ihr seid diese Woche nicht erschienen. Ja. Und unser Kommentar war lame. Ja, da haben wir auch wirklich ernst gemeint. Da haben wir drüber nachgedacht. Es kam schlecht an, muss ich sagen, bei uns. Aber dann erst im zweiten, das fand ich super interessant. Also ihr habt ja geschrieben bei Twitter, irgendwie kommentiert lame. So. Und da seid ihr auch dann irgendwie viele Likes, weil wir gemeinsam, glaube ich, Fans haben uns, also Leute, die das halt mögen haben. Ja, wir haben gehört. Und dann habe ich aber im ersten Moment so gedacht, hey, was ist das denn? Ich gehe doch da jetzt Dienstag zu denen hin, jetzt machen die da so einen Scheiß-Kommentar. So. So. Das ist ja wie geil, das ist ganz angekommen. Das finde ich halt so interessant, weil ich habe den im ersten Moment komplett falsch, also ein Wort, da steht einfach nur lame. So. Lame. Und das kann man Punkt. Auf so viele... Aber lame, Punkt. Ja, man kann Punkt das auf so viele Art und Weise... Ist nicht so lustig. Das hat mich... ohne Scheiß, das hat ganz viel, mein ganzes überhaupt Online-überhaupt Leseverhalten, da habe ich drüber nachgedacht. Ja. Weil wenn ich im ersten Moment was Negatives lese, wie so lame, ich habe so gelesen, so lame, so als provozierendes, so fickt euch Kommentar, dann eine halbe Stunde später gucke ich da nochmal hin mit einem anderen Mindset. Ich war auch da irgendwie gestresst. Und so das Mindset dann habe ich das alles. Total so verstanden, wie so, ja, lame. Weil das einfach scheiße ist, was da auf der Welt passiert, dass wir unseren Podcast nicht, also dass das einfach nicht möglich ist. Also das finde ich wahnsinnig interessant. Aber wenn ihr was lest, also wenn ihr Nachricht vom Kumpel lest ihr, also lest ihr das dann mit der Stimme von ihm im Kopf oder mit eurer Stimme vor? Nee. Ich stelle mir mal eins zu eins die Stimme vor, wenn ich mit jemandem spreche. Und das hilft einem so ein bisschen, weil man weiß, wie der andere spricht. Und, das hilft einem, das zu dechiffrieren. Weil es das ist echt es, nicht es einfach. Ist eher wie Gedanken, weil so, du denkst ja auch nicht in deiner eigenen Stimme. Es ist eher so was Telepathisches, als wenn dir jemand anderes was Telepathisches sendet und du hast die Gedanken direkt ohne vermittelndes Medium. Du hast sofort die Gedanken im Kopf. Das ist interessant. So aber da sind, ich will gar nicht Menschen wissen, wie viele Beziehungen gescheitert sind. Also wegen dieser psychologischen Sache, dass man nicht weiß, wie jemand eigentlich was meint, was er geschrieben hat auf WhatsApp oder sowas. Ja, man liest auch, wenn man lesen will. Ja, genau. So. Genau, das wenn man Leute gerade nicht leiden kann, dann liest man die Sachen auch anders und aggressiver. Ja. Deswegen kommt man mit Leuten, die man nicht leiden kann, auch immer in so eine komische Situation mit dem Schreiben. Das ist, glaube ich, interessant. Stimmt. Wie sind wir da? Es sagt auch oft viel über lame. Selber. Wir sind über lame gekommen, weil du nicht erschienen seid. Ja, genau, da wolltest du was. Du wolltest fragen. Ich wollte fragen, warum nicht? Ja, wir haben es halt so, ich meine, ihr habt es ja auch nicht gesendet. Nee, wir haben tatsächlich auch schon gepostet, bevor der Anschlag stattgefunden hat. Wir hatten keine Zeit, leider. Wir haben es einfach verdusselt, einen Termin zu finden, hatten keine Folge und haben tatsächlich, glaube ich, am Tag davor gepostet, wir haben leider diese Woche keine Sendung, weil wir einfach so hochsensibel sind, dass wir schon bevor das passiert ist, wir wussten, da liegt was in der Luft und es wäre besser, jetzt keine Folge Ruhe vom Sturm und so. Aber wir hätten die Folge nicht verschoben, deswegen. Nee, aber ihr habt gesagt, aus Respekt von den Opfern. Nee, es ist nicht wahnsinnig arrogant zu behaupten, dass irgendwer... Ja, pass auf. Ja, da kann ich dir, also pass auf, also da müssen wir gar nicht groß drüber reden. Das war, also ich kann es nur aus meiner Sicht, wie die letzten Tage waren, erstmal bin ich super genervt einfach von Social Media gerade. Ja, so. Ich will jetzt gar nicht sagen, warum, aber ist klar, warum. Also es ist, jetzt, weißt du, dann fängt das an irgendwie, dass die einen die Profilbilder ändern, dann fängt die anderen an zu sagen, das ist scheiße, das, und dann gibt es eine dritte Meta eben, wo andere Leute sich wieder aufregen, dass man sich drüber aufregt und jeder, und ich sehe, ich sehe auch so hier der Kalkofe und so, weißt du, und ich lese das so und denke mir so, ja gut, aber am Ende des Tage schreibst du das jetzt auch wiederum, ja, nur genau, damit das, du genau, deine Likes und deine, jeder, und jeder will sich beste selbst profilieren. Mensch, ja, das geht nur um Selbstprofilierung. Und deswegen erscheint doch einfach. Deswegen habt ihr eigentlich recht, im Nachhinein betrachtet finde ich das auch, das haben auch viele Leute gemacht, die gesagt haben, eigentlich sollte man Normalität und so einkehren lassen. So, und wenn man so unpolitisch ist wie wir und ihr. Ja, aber es war tatsächlich einfach, das kann ich dir wirklich versichern, wirklich so eine richtige gemeinschaftliche Entscheidung, die wir einfach, es war so ein Gefühlsding. Also es hat nichts damit zu tun gehabt, dass wir dachten, wir müssen jetzt irgendwie ein Zeichen setzen oder irgendwie uns positionieren oder sagen, jetzt machen es alle anderen nicht. Es war einfach so, wir hatten keinen Bock und wir hatten selber auf unsere Stimmen keinen Bock. Mhm. So, jetzt irgendwie lustige, weil die Folge war auch so. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Leute jemandem Unsensibilität vorwerfen, wenn sie was dann trotzdem veröffentlichen, weil ich finde, man kann ja Leuten auch nicht vorschreiben, wie sie zu, in Anführungszeichen, trauern haben, weil sie müssen sich ja nicht anhören. Wenn sie da gerade keinen Bock drauf haben, wenn sie gerade keinen Bock auf aufgedrehte Stimmen haben, müssen sie nicht anhören. Du kannst sie ja posten und sagen, hey, wenn ihr Bock habt, hört's an, wenn nicht, dann nicht. Ja, das ist, aber jetzt hast du, so, genau, aber jetzt hast du halt so ein zwangsfinanziertes Projekt wie das ZDF, so, wo einfach sehr viele... die populistischen Kampfbegriffe ist leider so. Wo halt einfach sehr viele Leute, wo die meisten halt von trauern wollen gerade, Geld reinpumpen und halt so ein gewisses Programm erwarten. Mhm. Und da kommt es halt irgendwann. Also bei Linear, ich finde es noch was anderes, wenn man einen Podcast macht, den man anklicken muss und von sich aus, als wenn du was guckst und irgendwann kommt das halt und du musst aktives wegschalten. Ist was anderes, als aktives anzuschalten. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo man sagt, okay, da muss man jetzt sensibler sein, als wenn man nur on-demand zur Verfügung ist. Und dann finde ich, auch gerade weil es eine politische Sendung ist, muss man darauf anders reagieren als so ein Podcast, der auch ohne sowas funktioniert, der also sowas einfach ausblenden kann, ohne irgendwie blöd zu wirken. Also abschließend, wie war denn der Kommentar lame gemeint? Der war genauso gemeint. So ist es lame, dass ihr es nicht macht. Ja, einfach weil es für mich die falsche Reaktion drauf war irgendwie. Mhm. Also weil ich es nicht nachvollziehen konnte und weil ich den Gedankengang dahinter nicht nachvollziehen konnte, warum nicht, dass ihr es nicht macht, sondern warum ihr das Gefühl habt, es nicht machen zu sollen. Mhm. Auf welcher Grundlage das irgendwie wie stattfindet. Das finde ich, ist immer so schwer nachzuvollziehen. Ich habe immer das Gefühl, da greifen so viele vorausgreifende Effekte, die gar nicht so erklärbar sind. So, wir dürfen jetzt niemandem auf den Schlips treten. Ja. Wer sagt denn überhaupt, dass es das eine Option ist? Es war tatsächlich, ich kann es nicht anders erklären. Es war wirklich einfach nur eine komplette spontane Bauchgefühlsentscheidung, ohne irgendwie sich zu überlegen. Ihr habt ja auch das gute Recht Maria dazu. Oder ich glaube irgendwie Herm oder ich glaube ich war so, irgendeiner meinte in der Gruppe so, Leute irgendwie, also es war ja auch an dem Samstag noch, haben wir das entschieden, wo die Stimmung einfach, ich glaube, das finde beide halt, nicht Leuten. Man macht sich dadurch auch immer so wahnsinnig wichtig, dass man sagt, so wir veröffentlichen das nicht aus Respekt vor den Opfern, wo ich denke, den Opfern ist es scheißegal, was irgendwie vier Medienspastis aus Deutschland machen. Das ist komplett egal. So. Also warum denkt ihr, hättet da so eine große Auswirkung? So, das ist so, warum denkt ihr, dass ihr überhaupt in dieser Kategorie mitspielt. So, ist jetzt nicht so, als würde ihr eine Blaskapelle durch Paris ziehen oder so. Ihr habt da nichts zu tun. Also so, das interessiert keine Sau. Das ist immer so, nur um mal auf ein anderes Thema zu. Das ist so wie wenn zum Beispiel im Studium, Philosophiestudium, Leute sich gemeldet haben und gesagt haben, ja, da stimme ich jetzt Kant total zu bei der Sache. Ich finde das auch so. Wo ich mir denke, wer bist du, dass du Kant zustimmst? So. Das ist so, es ist natürlich inhaltlich und faktisch richtig, aber trotzdem, du bist nicht mal in der Nähe von irgendwas. Das interessiert keine Sau. Da muss ich jetzt Kant dann doch widersprechen. Ich finde, man sollte doch manchmal töten dürfen. So, halt einfach, du bist nicht auf einer Augenhöhe. So. Ja. Das ist so dieses, du gehörst da nicht dazu. Und dadurch, dass du dadurch reagierst und deine eigenen Handlungen in Relation zu den Ereignissen setzt, tust du so, als hättest du damit irgendwas zu tun. Unsere Reaktion kam auch so ein bisschen her. Also wir feiern im Moment einen Comedian, der heißt Anthony Jeselnik. Und der hat halt so sich auf die Fahne geschrieben, dass Komödie gleich Tragödie plus Zeit. Einfach gar nicht mehr stimmt, sondern er will einfach am gleichen Tag der Tragödie noch einen Gag raushauen. Und er hat das am Boston Marathon gemacht damals und hat dann gesagt, er hat an dem Tag den Gag rausgehauen bei Twitter. Heute sind viele Grenzen überschritten worden, die Ziellinie sollte nicht dazu gehören. Und hat halt viel Gegenwind dafür bekommen. So. Aber ist halt einfach ein guter Gag. Und da kann man sich überlegen, macht man den? Muss man den an diesem Tag machen oder nicht? Und wir haben uns auch überlegt, sollte man danach einen Gag raushauen? So, der nicht, natürlich ist der Kontext wichtig und es ist wichtig, wie der abzielt. Und das ist natürlich ein Gag, der jetzt nicht gegen die Opfer oder so zielt, sondern einfach die Stimmung gut machen soll. So wenn Scheiße passiert, dafür ist Comedy doch auch da. Ja. So, um die Gesellschaft davon abzuhalten, in so eine große Depression zu verfallen. Und warum kann man dann nicht einfach Comedy machen? Der Mickey hat doch heute auch einen rausgehauen, der so super grenzwertig war, aber eigentlich irgendwie auch funny. Ne? Ich fand den überhaupt nicht grenzwertig. Ich fand den, also ganz kurz. Hol kurz alle ins Boot. Ja, der Gag war, was haben Charlie Sheen und der ISIS gemeinsam? Sie mögen keine Pariser, ne? Oder ja. Sie hassen Pariser. Ja. So, wo ich finde den Gag überhaupt nicht anstößig, weil es ja von der Message her, ISIS hasst Pariser, nicht provokant ist. Ja, ich fand den ja auch gut. Der ist überhaupt nicht provokant und das finde ich immer so, da greift dann auch wieder so eine wahnsinnige Empörungsgesellschaft und wegen, darf man nicht hier, bla. Ja. So von wegen. Aber niemand macht sich Gedanken, niemand nimmt es auseinander noch und überlegt sich, gut, was ist da jetzt eigentlich genau gemeint? Es ist immer ein Paris-Gag. Es ist immer gut, es ist ein Gag über den Terror, der gemacht wird. Es ist es nicht, weil niemand macht sich mal die Mühe, um genau zu überlegen, gut, was ist da eigentlich genau drin? Mhm. Was steckt da eigentlich für ein Message drin? Und was ist das eigentlich für ein Kontext und für eine Intention? Ja, für viele Menschen mögen es halt auch einfach, sich zu empören und mögen es halt dadurch, ihre wahnsinnige Toleranz und ihr Mitgefühl mit anderen Menschen darzustellen und auch zu zeigen, öffentlich, dass sie sich über sowas aufregen. Ich finde es aber auch falsch, ihnen so wahnsinnig über den Klee zu loben und sagen, er ist so wahnsinnig mutig und provokant und haut das raus am Tag danach. Ich finde, es sollte absolut selbstverständlich sein, dass es auch Leute gibt, die dann Gags machen und andere nicht. Naja, okay. Kurzer Umweg, aber Thema wechseln. Wir haben noch ein paar Gags-Fragen. Ich frage mich auch, bei unserem Podcast frage ich mich immer, wir verrennen uns ja auch gerne mal, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir uns, aber wir reden ja gerade recht lange über ein Thema, was jetzt nicht irgendwie für, sagen wir mal, für uns als Typen jetzt so voll das Ding ist, wo super lustig ist, wo wir irgendwie lachen und so, sondern finde ich aber auch, machen wir bei uns ja bei Gäste des Geistes auch voll gerne, einfach mal sich ernsthaft über was unterhalten. Aber habt ihr das auch manchmal dann? Ich weiß immer nie genau, wenn ich dann in solchen Situationen bin mit den anderen beiden, dann überlege ich mich manchmal schon auch diesen einen Gedanke, der ist mal wieder so, ja, aber ob das die Leute jetzt in der U-Bahn gerade interessiert, ne? Ja. Wenn die jetzt da fahren, jetzt nochmal... Hast du echt eine Schranke in deinem Kopf? Nee, nicht eine Schranke, nee. Also das um Gottes Willen, weil das musst du sofort abschalten, weil sonst verstellst du dich und dann bist du auch nicht mehr... Ja klar, aber du denkst so offensichtlich nach, aber was Leute denken. Aber ich denke einfach drüber nach, im Endeffekt ist das jetzt irgendwie jetzt vielleicht auch mal gut, also jetzt wollte jetzt gar nicht, also ich kam nur gerade drauf, weil wir sehr lange über etwas Ernsthaftes geredet haben, absolut, was bei uns ja auch manchmal auch passiert, was mir ja persönlich voll Spaß macht, also dass es Spaß macht, aber einfach, ich finde es gut, sich mit Leuten auszutauschen und so. Okay, aber manchmal aber den Gedanken hat man doch als Podcast-Mensch, oder? Dass man denkt so, ja okay, jetzt... Nee, ich glaube, das ist ja ein Thema, was auch gerade den Zeitgeist trifft. Also ich oft auf dieser Party, wo ich dann jetzt am Wochenende Bier zapfen musste, habe ich viel mitbekommen, so Leute haben Probleme ausgeschüttet. Ach geil, hast du dann auch über die Tresen so gewischt? Ja. Ja, wenn man vorher diesen Western Saloon Move gemacht, immer viel Gläser getrocknet. Und da hast du auch so mal gesagt, nee, für dich keins mehr. Würde ich keins mehr. Jetzt genug. Ich habe exakt das Gegenteil gemacht. Es kam wirklich einer, so ein ultra besoffener Typ, kam hinter den Tresen, einfach wo ich mir dachte schon, wow. Das passiert normalerweise nicht. Da, wo ich immer was bestelle, kommt niemand hinter den Tresen. Ja. Der kommt hinter den Tresen, war überbesoffen und er wollte ein Tablett haben mit ganz viel Bier. Und ich wusste, dass es schief geht, weil er nicht mehr in der Lage war, ein Tablett zu tragen. Da habe ich dem wirklich einfach 10 Biere draufgetan, und mit dem Bewusstsein, dass sie jetzt daneben gehen werden. Ja. Ich war also das Gegenteil von dem, der sagt, du kriegst nichts mehr. Ich habe ihm extra viel gegeben. Ganz viel. Aber vielleicht konnte und der nur kein... Er ist gegangen und hat das ganze Tablett in diesem Club, wo wir waren, einfach über das heißt, den Boden geschüttet. Das hast du aber quasi gewusst, dass es passiert. Ich hab's gewusst, dass es passiert. Du standst dann da, ich weiß, hast weiter in deinen Drese so abgewischt. Genau. Und hast geguckt, und lachend, wie der komplett failed. Ja, und schmunzelnd zugeguckt. So ein Arschloch bin ich. Hast du dann so ganz cool gesagt, dass die Musik aus, hast du gesagt, ja, ich hab's euch doch gesagt, Leute. Hattest du auch eine Shotgun unterm Tresen? So, dass wenn eine Schlägerei auflegt, sind du so Schrotfinte. Und alles sind ruhig. Ja. Wow, ich habe mir aber gerade überlegt, du hast ja gesagt, dass es würde schief gehen, weil man hat ja schon gesehen, dass er besoffen, der kann ja nicht mal so ein leeres Tablett tragen. Habe ich mir gedacht, vielleicht kann der ja nur Tabletts richtig tragen, wenn da Gewicht drauf ist. Weißt du, das kann sein. Überhaupt so erdet, so, dass er dann. Ja, das stimmt. Ja. Aber ist ja voll stark. Deswegen. Oft sind ja schwere Dinge einfacher zu tragen als leichte Dinge, stimmt, nicht wahr? Ja, genau, so wie Probleme. Ja. Der war hart besoffen wirklich und ist dann wirklich dagegen mit dem ganzen Körper so gegen die Wand gelaufen. Wo mir auch dachte, am Anfang, also eigentlich sagt man nicht, besoffene Menschen verletzen sich nicht, habe ich mal gedacht. Gut, legen wir ihm sehr viel Bier darauf und er hat auch ein paar davon noch getrunken. Wir testen diese Hypothese jetzt mal. Hier hast du vier Messer und eine brennende Fackel. Er hat sich verletzt, weil er gegen die Wand gelaufen ist. Da dachte ich mir, okay, Myth Buster. Du erzählst die Story jetzt vielleicht nicht komplett und lässt Dinge weg, aber ich möchte jetzt schon mal sagen, du bist der schlechteste Barkeeper der Welt. Also einfach, ja, um das mal als Fazit. Oder der Beste halt. Oder der, das ist so schwierig, Bier zu zapfen. Der Beste und der Schlechteste liegen ja oft auch sehr nah beieinander. Ja, wie würdest du das? Ich finde es so lustig, wie ich mal angucke. Wenn du meinst, einen bedeutungsschwangeren Satz gesagt zu haben, dann kriegst du immer diese komische Stimme, diese weiche Stimme und guckst den Gästen immer so tief in die Augen, wo ich mir denke, bitte reagier da jetzt drauf, Gast, oder es wird einfach ein creepy Moment. Ich versuche ihn zu beeindrucken. Mir fällt gerade ein, ich bin ja vorhin hergefahren im Taxi, ne, vom Bahnhof. Da war original gerade die Ansage von im Radio, mit dem Taxifahrer kam ins Radio, dass das Spiel heute abgedingst ist. Was war da eigentlich los? So, keine Ahnung, wahrscheinlich war da einfach nur eine normale, in Anführungsstrichen, normale Bombe. Die jetzt natürlich mega. Ist nichts Besonderes. Aber jedenfalls fahre ich. Ist geil, kommt der erst noch an. Sitze ich so da und dann fängt der Taxifahrer an. Es war so ein ich glaube, er war ein Ausländer. Ich glaube, er ist Türke oder sowas. Keine Ahnung. Weiß ich, weiß ich ja nicht genau. Du bist ja blind. Aber darum geht es eigentlich. Ja, kennt ihr, der hat einfach krasse Ansichten gehabt. So. Ja. Und der hat einfach angefangen, ungefragt darüber zu reden. Und kennt ihr das? Ist immer so super unangenehm, weil ich hatte erstens die Energie nicht und zweitens einfach gar nicht den Bock, mit dem jetzt zu diskutieren. Und es ist wie wenn du irgendwie einen Nazi mitbekommst und du tust einfach nichts, weil du denkst, ach, ey, gar keine Energie. Und er hat irgendwas Dummes gesagt, von wegen irgendwie, ja, Frankfurt, selber schuld. So fing der Satz an. Und ich dann, okay, war ich schon raus. So, ne? Und dann sitze ich da, was auf dem fahrenden Auto rausgesprungen. Ja, aber das Geile war jetzt, das kann man sich nicht ausdenken. Ich fahre dann so und war eh schon echt so ein bisschen nervös auch so, hierher zu kommen, weil ich nicht wusste, was erwartet mich hier und so. Ne? Bin ich jetzt da, gehe ich da voll unter, bin voll unlustig, meine ganze Reputation ist für den Arsch, so für immer. So, die werden voll gemein zu mir sein und so. Fahr dann da hin, trink mal einen Kaffee, fühle mich eh so ein bisschen scheiße und er erzählt diesen Quatsch und was kommt im Radio? Everybody hurts. Eine schöne Schwarz-Weiß-Sequenz. Ich wollte es noch aufnehmen. So von außen. Ich mir dachte, das glaubt mir keiner. Aber es hat auch geregnet, oder? Es hat geregnet auch noch in Köln. Und ich wie großartig. Und hör mir diesen Depp da an und trink meinen Dosengaffel-Kölsch, was übel scheiße schmeckt. Dann bin ich so, okay, jetzt wird auch bestimmt das Interview, also der Podcast scheiße. Und okay, gut, das ist ein Zeichen so, ne? Aber es war ja dann okay. Aber du hast ja, also wenn man sich deinen Lebenslauf anschaut, da sind ja viele Dinge passiert und viele Höhen und Tiefen irgendwie. Du hattest mal eine eigene Sendung, die wurde dann abgesetzt. Du hast mal eine Webshow moderiert, da wurde es dann rausgeschmissen. Ist immer also viele Dinge Tiefen, passiert. Vor allem viele also, stimmt überhaupt nicht. Du hast ja ein verrücktes Leben. Hattest du irgendwann mal so Tiefpunkte, wo du dachtest, okay, jetzt geht gar nichts mehr? Nee, ich glaube, man muss das jetzt, bei dir weiß man ja nie, ob du das jetzt wirklich so halb ironisch meinst oder nicht. Ne? Aber das Problem habe ich in meinem Leben auch oft. Aber ich beantworte es einfach mal ernsthaft. Also erstens bin ich ja, habe ich diese eine Sendung gemacht mit Nils, die ist ja wirklich abgesetzt worden, das war auch kacke und da bin ich auch nach wie vor der Meinung, dass da ZDF Neo einfach dumm war, weil das eigentlich eine coole Sendung war und ein gutes Potenzial hatte. Muss man das cooles intervenieren, wenn man arbeitet quasi? Ja, aber da waren irgendwelche, keine Ahnung, also das war einfach komisch, auch die ganze Argumentation war komisch. Und die andere Sendung bin ich ja nicht rausgeworfen worden übrigens, sondern einfach, da habe ich aufgehört, weil ich dann keine Lust mehr hatte, ehrlich gesagt, auch jetzt gerade momentan nicht mehr so Bock habe, vor der Kamera zu sein, weil ich da einfach draus gelehrt habe, also das macht, ich bin halt so ein Typ, ich glaube, also ich kriege halt, wie gesagt, früher Klassenclown gewesen, ich kann auch, glaube ich, manchmal ganz lustig sein und auch, ich kann auch ganz okay moderieren und so und das Problem bei mir war immer, ich habe immer Sachen bekommen oder Angebote bekommen und so, wo man sich halt, wo Leute einen so in eine Schublade stecken wollen. Das heißt, die sehen irgendwie die eine Sendung sagen, da kommen so Manager an und sagen so, ah, du bist doch der Typ, du bist ein Crazy irgendwie, so lustig und so, smart auch ein bisschen, graue Haare, crazy. Und dann schicken die mir, und das Ding ist ja mein Vorteil wahrscheinlich oder eigentlich mein Nachteil, wenn es darum geht, irgendwie Fame zu werden als Moderator oder so immer, dass ich ja auch Autor bin und mir die Sachen dann immer vorher schicken lasse und mir das selber angucke, was das so ist und ob das lustig ist. Und ich es einfach in 99% der Fälle einfach scheiße finde. Mhm. Und immer denke, wenn ich damit mache, dann würde ich mich super unglücklich fühlen und würde wahrscheinlich die ganze Zeit nur voll die Diva am Set sein, weil, nicht weil ich ein Arsch bin, sondern weil ich denke, man könnte es besser machen, bla bla. Und du willst ja immer, bei Drehs musst du eigentlich einfach nur funktionieren, weil der Redakteur und alle Leute haben einfach keinen Bock auf dein Gelaber. Die wollen einfach so, mach das jetzt, so stand's drin, jetzt hör auf mit deinem, wie du es besser machen kannst, bla bla. So. Und das ist der Grund, warum ich gerade nicht mehr so vor der Kamera arbeiten möchte, weil mich das irgendwann, ich habe einfach gemerkt, je älter man wird, desto weiser wird man ja, einfach gemerkt, ich bin einfach vom Typ her nicht der Typ, der sich gerne, was eigentlich voll der Widerspruch ist, aber der sich so anbiedert. Obwohl ich super gerne im Mittelpunkt stehe, gerne auch mein Lob abbekomme und irgendwie meine Likes im Internet und irgendwie auch so irgendwie dann irgendwie so halb Fame bekomme, ist ja normal. Aber ich kann nicht dieses so, mich so verkaufen, zu Leuten hingehen und sagen so, ey, ich habe das und das gemacht, ich mache das und das, ich moderiere jetzt die Sendung hier geil ab. Übrigens, sein neues Album, ja, ich Monday kann das Magazin is the new gelesen. Sunday. Ich lese das Magazin, ja. Das kann ich irgendwie nicht und ja, es war jetzt sehr weit ausgeholt, aber ich glaube, das erklärt, ich muss so weit ausholen, um zu erklären, warum ich irgendwie da bin, wo ich halt bin und jetzt lieber gerade hinter der Kamera arbeite und Sachen schreibe und down the line, wie man so schön sagt, gerne mal irgendwann was Eigenes schreiben würde. Also ein Format, wo ich eben diese Probleme dann halt nicht habe, ne? Wo ich dann machen kann, was ich möchte, weil ich das selber sozusagen erfunden oder geschrieben habe. So. Ist also quasi eine Bewerbung an Tele5 jetzt. Die eigene, die Donny O'Sullivan-Show zu machen. Wieder aufbeleben lassen. Alleine zu machen. Der Klügere kippt nach, ist abgesetzt worden, nachdem Nils da war. Ne? Ja. Genau, einen Tag später. What? Gibt's doch neue Folgen jetzt, habe ich und überlegt. Bevor Aurel da war, ein Freund von mir, Aurel Merz, kurz bevor er auftreten sollte, wurde die Sendung abgesetzt. Einfach. Kurz davor. So cool. 20 Minuten vorher. Er hat schon Luft geholt, so abgesetzt. Wie interessant die Sichten sind. So, das ist deine Sicht, weil es dein Kumpel ist und bei mir ist halt so, also abgesetzt, bevor er auftritt, bei mir ist halt Nils abgesetzt, nachdem er da war. Ja, genau. Ja. Boah, habe ich jetzt voll lang Quatsch erzählt über meine ganze Moderationsansicht und so? Ja, eben nein, massiver, wir wollen auch mal so ein paar emotionale Punkte haben. Also was ist, nein, nur keine Emotionen. Da war eben massiver Schnitt, Leute. Und das war jetzt das kann die Erklärung. Warum die letzten 10 Minuten nur Musik lief. Warum wir Donnys neues Album Monday is the New Sunday hier gerade nochmal in voller Länge gehört haben. Ja. Aber du machst ja wahnsinnig viele Dinge. Ne? Du schreibst, du machst irgendwie so Werbekram und so, Musik gemacht, Moderation und so. Ist es eine Unentschlossenheit oder bist du einfach so ein Pfau und brauchst viele Farben? Es ist absolute Unentschlossenkeit, leider. Mega, mega schlimm. Unentschlossenheit? Ich sag immer, ich habe diese eine Metapher, ich immer sage, die irgendwie voll scheiße eigentlich ist. Jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch ist anders. Erstens, ich fahre immer ganz viele Züge, aber nie einen bis zum Endbahnhof. So, irgendwie keiner ist so schlimm. Moment. Metapher-Alarm. Nee, ganz klar Unentschlossenheit, ja. Leider. Also warte mal, wir finden bestimmt eine bessere Metapher für dich. Wir sind sowas wie die Metapher Kings. Du bist wie ein Kühlschrank in der Sauna. Warum? Achso, ja, macht ihr dieses komische Metapher? Das habe ich übrigens damals nicht verstanden, als ihr das gemacht habt. Das war mir dann, habe ich echt gedacht, fuck, die sind so voll die hochintelligenten, hochbegabten. Ich kann das gar nicht. Ich habe da mal so ein Spiel gemacht mit diesen, was ich ehrlich gesagt auch super scheiße fand, weil es voll unlustig war. Aber ich habe es nicht verstanden. Ihr habt so ein komisches Metapherspiel gespielt, wo man irgendwie, oder nicht Metapher, sondern so ein Assoziationsspiel oder so. Ah ja, ein Kompromissspiel, glaube ich, oder? Ich habe es nicht ganz gecheckt. Einer sagt irgendwie ein Wort und dann musst du das nächste Wort nehmen. Und bis man sich damit trifft. Bis man sich dann trifft. Das war jetzt aber nicht funktioniert. Das fand ich super scheiße. Das war auch scheiße, hat nicht funktioniert überhaupt. Aber cool, danke fürs Feedback. Ja. Da freut man sich ja doch drüber dann. Ja, aber da dachte ich halt echt, oh, krass, das sind so voll die Rainmans, die irgendwie so mega Comedy quasi so am Mathebrett quasi formulieren. Ja. Ich denke mal, wächst am Schreibtisch aus, mit einer Formel. Die Matheformel. Ja. Aber ist es nur beruflich bei dir so, dass du unentschlossen bist oder auch sonst so? Warte mal. Auch sonst so generell, ja. Du also bist leider. Quasi wie ein Ich bin der schlimmste Entscheidungstreffer der Welt, so. Das ist ganz schlimm, ja. Ich kann nie in Urlaub fahren, auch deswegen. Weil ich immer denke, ja, wenn ich anfange, Urlaub zu buchen, dann klassisch so hier Urlaub eingegeben bei Google halt, ne? So das Erste, was so kommt, ja, ab in den Urlaub, ja, klingt mal geil, passt schon, Ballack, ja. Aber du verfällst dann nicht in Passivität, sondern du machst dann trotzdem noch was. Weil mir ist oft so, wenn ich mich nicht entscheiden kann, mache ich einfach gar nichts. Ja, bei wenn es um solche Sachen wie Urlaub und so geht, tatsächlich leider schon. Ich gehe dann einfach nicht in Urlaub und so, ne? Was ist denn mit Supermarkt? Du hast den Auftrag, Chips zu kaufen. Ja, aber der Klassiker, dann komme ich da an mit 10 anderen Sachen und die Chips vergesse ich dann meistens. Stehst du dann sehr lange vor den Chips trotzdem, wie ich? Ja, voll. Ja. Du kannst dich entscheiden. Weil mir ist neulich aufgefallen, ich meine, wahrscheinlich geht es jedem so, man geht ja immer, man hat ja einen so einen Stammsupermarkt, ne? So. Da geht man da hin und es gibt ja diesen, ich nenne ihn jetzt immer den Standardeinkauf, den man macht, ohne groß zu überlegen, das, was du halt brauchst. Ja, so, genau. Irgendwie Toast. Den gleichen Schinken, den du immer holst, Mehl. Den Toast. Toast, Nutella sind zwei. Toast, halt. Nutella, so. Und manchmal denke ich mir so, wieso mache ich das eigentlich? Kann ich nicht mal selber ausbrechen und so? Mal, kennst du, mal anders, wow. Kennt ihr und was das, kam dann? Mal, was kam da raus am Ende? Kennt ihr das nicht, wenn ihr bei Freunden seid zum Beispiel? Ja, zum Brunchen oder so. Hey, man trifft sich ganz cool. Du hast mich verloren bei Freunden. Und dann haben die so einen Schinken, den du nie kaufen würdest, aber dann probierst du den, schmeckt dir der voll gut. Ja. Und dann, aber erwischst du dich wieder dabei, wenn du wieder selber im Supermarkt kaufst, du wieder den du kennst. So. Na, der war zwar ganz geil bei dem Brunch, aber keine Ahnung. Ja, ja. So. Und manchmal, mittlerweile versuche ich sowas zu kaufen. Aber was ist denn der Ausbruch-Einkauf von Donny O'Sullivan? Ronnie O'Sullivan, dem großen Snooker-Profi. Was kauft er sich, also wenn er nicht das Normale kauft? Also was war dieser Ausbruch-Einkauf von dir mal? Kommt dann die Wassermelone direkt? Kommt das krasse Smoothie mit den Früchten, die du noch kennst? Ja, tatsächlich Smoothie, wollte ich gerade sagen. Tatsächlich. Donny O'Skittles. Da kommt halt so Smoothie-Geschichten und so. Auch neulich habe ich eine Kokosnuss gekauft, wo ich einfach gar nicht wusste, wie ich die öffne. Wer hat die Kokosnuss gekauft? Der neue Hit von Donny O'Sullivan. Der große. Wow. Und eine Ananas habe ich neulich gekauft. Ja. Ich kaufe mir auch mal sowas und dann liegt es eine Woche lang in meiner Wohnung rum und fängt an ganz aber das ist ja der Klassiker. Interessant zu riechen, denke ich. Das ist immer, ich weiß gar nicht, wie viele Bananen ich schon meinem Leben schon gekauft habe, wo ich mir einfach denke, so ich sitze da, ich stehe da im Supermarkt, nur Chips, Cola und alles so und sehe diese Banane und sie guckt mich an, ich so, ja, okay, komm, ich kaufe dich jetzt halt, ne? Ja. Weil damit ich wenigstens nicht ganz so scheiße aussehe. Und die gammelt eh weg dann. Aber kennt ihr diese ganz, ganz kleinen Orangen, diese Kumquats, diese ganz winzigen Dinger, wo ich auch mal einfach so eine Hand von gekauft habe? Und man könnte das wirklich in so einem Comic darstellen. Ich bringe sie nach Hause, lege sie auf den Tisch, dann sieht man so eine Uhr, eine Woche vergeht, nichts passiert. Ich nehme sie so, wie sie sind und werfe sie in den Müll. Einfach direkt so. Aber vielleicht solltest du auch dann noch so Daumen hoch machen und so auf so einem Clipboard so einen Haken. Die kaufe ich beim nächsten Mal wieder. Genau, die haben gut gegangen. Empfehlung. Die kaufe ich nächstes Mal wieder. Beim nächsten Mal wieder. Haben sich lange gehalten. Und weg. Aber dann bist du auch unzufrieden, wenn die sich länger halten sozusagen. Also die, ja, genau. Hey, wieso gammelt das denn jetzt nicht? Aber das ist genau wie Tupperdosen. Man ist zur Hälfte, tut die Hälfte in die Tupperdose, eine Woche vergeht und man wirft es weg. Einfach jedes Mal. Tupperdosen, falls sie etwas noch eine Woche aufheben wollen, bevor sie es wegschmeißen. Einfach so. Das ist gute Werbung auf jeden Fall. Ja, natürlich isst man es nicht mehr. Ich bin neulich nicht ausgeworfen, habe einen Standardeinkauf gemacht, aber nur so ein paar Sachen, die ich brauche. Ja. Und es war halt genau am 11.11. hier in Köln, wo halt wirklich so ganz viele Jugendliche besoffen, ne? rauskommen und dann waren wirklich die 16-Jährigen, die zum ersten Mal ein Bier kaufen können, dann waren die 18, die zum ersten Mal Wodka kaufen können. Und die haben so die krassesten Einkäufe getätigt vor mir in der Kasse, haben sie noch durchgeschmuggelt. Und dann kam ich mit meinen pinken Smoothies, die irgendwie auch pink und rot waren, und dann noch irgendwie ein Wasser und irgendwie so ein Salat oder so. Und das ist wirklich so uncool. Und da dachte ich mir auch, ich muss mir jetzt irgendwie Zigaretten noch kaufen, damit ich für diesen Kids. Ich muss mir einfach nur mal Kondome und die XXL-Gleitgel packen. Irgendwas machen. Ich muss jetzt irgendwas machen, damit ich nicht uncool wirke. Weil hinten vor mir waren so Kids, die irgendwie so 16 waren so, und zum ersten Mal irgendwie Wodka kaufen und sich so mega cool gefühlt haben. Und dann war ich mit meinen pinken Smoothies, das war der uncoolste Einkauf. Dann irgendwie Fisherman's Friends Cherry danach und das war wirklich der uncoolste Einkauf überhaupt. Wow. Und Küchenpapier. Und offiziell so, ausgebrochen. So, Stefan Natzel Breakout. Ich dachte mir echt, Entschuldigung. So uncool. Und dann habe ich echt noch Zigaretten gekauft. Aber rauchst du? Nein. Nie, noch nie geraucht. Auch einfach zu Hause hingestellt, eine Woche weg. Und versteckt, falls die Eltern mal kommen, versteckt. Ich stelle mir gerade vor, wie du so die Zigaretten aufs Laufband legst und so dich nach hinten umdrehst zu diesen anderen Jugendlichen, die irgendwie mit ihren Alkopops da stehen. Ja, genau. Und dann nimmst du so diese. Oh, genau so. Nimmst du so diese genau, schüttelst sie so, raschelt so. Genau, und nimmst diese pinke Sache und schmeißt sie einfach so weg und sagst so, als ob ich das echt kaufen wollte. Genau. Und dann machst du einfach eine Zigarette an noch an der Kasse. Genau. Sie dürfen nicht rauchen, sorry. Nein, aber das finde ich einen sehr schönen Move. Du kaufst dir etwas, nur um es zu verstecken und nie zu benutzen. Aber du hast, es ist ein Geheimnis, so, du versteckst es aber vor wem. So, das finde ich psychoanalytisch sehr interessant. Am 11.11. war ich im ICE tatsächlich und ich meine, wir kennen das. ICE steht für... Komm immer spät. Ich... Chille, no, ich einsam. Chille einsam. Okay. Und man steht dann irgendwann und wir haben, glaube ich, bestimmt eine Stunde, zwei Stunden Verspätung gehabt und standen ewig rum. Das Geile war, dass die Hälfte der Zuggäste einfach verkleidet waren. Und es gibt nichts Schöneres als wütende Leute in allen Kostümen. Vor allem auch morgens. Ist einfach großartig. Morgens, wenn die Zeit noch nicht da ist, um verkleidet zu sein, ja, aber Leute zu ihren Treffpunkten kommen, wo es dann legitim ist, verkleidet zu sein. Die sind dann noch nicht besoffen. Es gibt aber, am 11.11. gibt es so legitime Treffpunkte, wo man akzeptiert, dass sie verkleidet sind. Aber dann, wenn der Weg dahin, auch zur Schule, wo Leute einzeln sind und der Minderheit sind verkleidet und auch noch müde sind und dann haben die diesen ernsten Blick und sitzen dann so ernst in diesem Dino-Kostüm in der U-Bahn und fahren dann so und die U-Bahn wackelt und daneben ist die Oma, die irgendwie dann noch mit der Tasche stößt und dann sind die sauer und dann ist die Bahn zu spät und dann sitzen dann die Cowboys und Barbies und Feen einfach so wütend, ja, vor allem schlaftrunken in der U-Bahn. Sie haben ihr Froschkostüm an, haben aber noch einen Anorak drüber, dass man das Kostüm nicht sieht und du siehst nur einen mürrischen Typen mit Froschschminke im Gesicht, aber man sieht nichts von dem Kostüm, einfach nur so ein Typ, der böse ist und böse ist und so einer wackelt von der U-Bahn. Ich muss nach Köln ziehen, ey, das ist genervt. So ein Köln-Ding. Aber das ist einfach so, weil ich stelle mir vor, der Tag dieses Schaffners, wo einfach ständig irgendeine wutentbrannte Giraffe durch den Gang stapft und einfach mit so Herzchen auf den Wangen so, ja, wann geht's denn jetzt endlich weiter? Wir warten hier schon eine Stunde. Aber was ich tatsächlich gesehen habe, was ich sehr interessant fand, so ganz anamorphe Kostüme, so die nichts darstellen sollten, sondern nur so ein weißer Anzug, wo dann so Love, irgendwie Sex drauf stand und so Herzchen und so, das aber nichts darstellen sollte, sondern nur so ganz komisch irgendwie. Ja, in Köln ist das so, da haben Leute einfach dann so gestreifte T-Shirts an, die einfach rot-weiß gestreift sind und das ist dann so deren Angebot als Kostüm. Ja. Und ich denke dann, wenn ihr kauft, dann macht doch wenigstens richtig. Also wenn ihr schon euch verkleidet und so dieses Lächerlichkeit darstellt, dann doch bitte richtig. Einfach nur so ein gestreiftes T-Shirt, okay. Aber geht es da nicht darum, einfach so, im Grunde genommen, mir wurde es immer so erklärt, in Köln geht es eigentlich nur darum, also wenn man Single ist, bei Fasching oder hier Karneval, einfach flachgelegt zu werden. So, ne? Ja. Also dass alle besoffen sind und dann wird rumgeknutscht, mega einfach und Deswegen wahrscheinlich genau die Leute, die sind so, ja, ja scheiß drauf, ich mach jetzt irgendwie so, werf ich um, aber ich bin geil halt so, ne? Ja, klar. Das ist natürlich blöd, Stefan. Ich bin mit Stormtrooper-Kostüm, ja, keine Chance. Ich wollte gerade Vader sagen. Da kommst du ja gar nicht, ran halt, ne? Nee, kommst du nicht, ran, kannst dich pinkeln, darfst also nichts trinken und kotzt dir mal kontinuierlich in deinen Helm und deine eigene Rüstung. Ich fand ja das beste Kostüm damals, als ich gesehen habe, auch so ein Internetbild halt, ne? So aus den Annalen des Internets, dieses von so zwei Typen auf einer WG-Party, die so ein schwarz-weiß gestriffenes Hemd haben mit so einer Baskenmütze und so, also offensichtlich so alle französischen Klischees, ja, französisch. Gitanen, aber dann geschminkt im Gesicht halt wie die Band Kiss und dann halt so French Kiss. Das fand ich ganz cool. So zusammen, so in der auch Kombo, so ein Gag, wo man nachdenken muss. Ja, das finde ich toll, finde ich das. Und auch mit allem so Baguettes und so, so komplett übertrieben. Ich finde immer so gut, der Stormtrooper, der noch den Anorak drüber hat. Ich finde, das ist so das schönste Bild. Yeah. Und vor allem, du hast ja keine Stormtrooper-Schuhe. Welche Schuhe tragen die Stormtrooper? Das heißt, du hast eine klassische Birkenstock, Wanderschuhe an und einen Anorak. Aber da halt Stormtrooper-Kostüm. Wahrscheinlich dieses extra Original Replica Stormtrooper-Kostüm, aber noch ein Anorak drüber. Aber dann auch so Gore-Tex und so, so alles so, alles so atmungsaktiv. Aber ich stelle mir das auch in den Filmen so vor, zum Beispiel Voldemort, der hat ja echt nur so eine ganz, ganz dünne Robe an und dann will er Hogwarts angreifen, ja, zieht sich aber nochmal einen schönen Anorak drüber an. So ein ganz klassischen, und mit so einem Tatonka-Rucksack noch um und greift damit Hogwarts an, so ein mega uncooles Kostüm. Genau. Weil ich meine, so sehen Leute, Jack Wolfskin-Jacke. Ja, so würden Leute aussehen, ja, so ein Stirnband einfach, ja, weil ihm einfach kalt ist. Ja, oder kein, wenn es so realistisch wäre, ja, halt, ne? Natürlich. So einen großen Deuter-Rucksack oder so einen uncoolen Wander-Rucksack. Deuter ist so, gut. Deuter oder Faude. Gab es auch immer Faude. Völkel. So ein Völkel-Rucksack, wo man unterwegs ist. Und so eine Jack-Wolfskin-Jacke, weil die einfach. Ist doch wirklich so. So eine Cappy mit so Ohren dran. Ja, so eine 100 treue Punkte Schellmütze. Die Bösewichte sind einfach auch nie wirklich pragmatisch. Die tragen dann nicht irgendwie die Payback bezahlten Just Sports Rucksäcke, sondern die tragen dann eigentlich gar keinen Rucksack, oder? Ja, ja, ey, das erinnert mich gerade an was. Ich habe ich liebe ja so Vorstellungen, auch zum Beispiel bei Braveheart, ne? Da gibt es doch diese eine, es gibt ja mehrere große Reden von Mel Gibson auf dem Pferd und so, aber diese eine ganz große, ne, wo sie kurz davor, wo sie ihren Arsch zeigen und so. Er doch da, ist eine unglaubliche Menschenmenge, ne? Links und rechts geht's kilometerweit hinter einer Masse von Leuten. Er ist an diesem kleinen Punkt, 10 Meter, und kreist da mit seinem Pferd hin und her und macht seine große Rede. Ja. Ich will es unbedingt mal nachdrehen, aber alles muss auch mit den gleichen Kameras, damit der Gag funktioniert. Das ganz Leute, rechts einer so. Lauter! Ey, weißt du, können Sie bitte lauter sprechen? Ich verstehe kein Wort. Was? Wofür kämpfen wir? Wofür sollen wir sterben? Oder sorry, der, ich dieser, nicht verstanden. Oder ist eine Arschloch, was hinten immer ruft: Lauter, bitte! Bisschen deutlicher! Oder der zu spät kommt. Worum geht's? Genau, aber das, der Gags hat, da gibt es ja öfter, der hat mega viele gute Sachen, aber der muss dann halt auch wirklich mit diesen fetten Kameras, sonst alles, Mel Gibson muss wieder mitmachen, im Hintergrund irgendwie dazukommen, es muss alles so, dass es sich einordnet. Und dann sind zwei Arschlöcher, die irgendwie, ja, Claudia hat gestern übrigens, und dann ermahnt werden von ihm. Und er hält seine Sprache, er macht seine Bauchtasche auf, zieht sein Schwert raus und stürmt zum Angriff. Ja. Du bist ein cooler Typ. Lass es mal ganz kurz. Das ist so. Lass es mal ist ganz so, kurz. WG-Party behindert um 3 Uhr. Ja, genau. Irgendwie so völlig besoffen. Du bist ein guter Typ. Von dir habe ich, alles gelernt. Von dir habe ich alle Alben. Ja, ich bewundere dich wirklich. Aber lass uns mal ganz kurz über Uncooles reden. Und zwar, ich finde Leute extrem uncool, die auf jedwege Entweder-Oder-Frage beides sagen. Mhm. Das ist mega uncool. Und da möchte ich jetzt auch mal ganz kurz Machtwort sprechen. Sagt nie auf Entweder-Oder-Fragen, beides. Und vor allem reagiert nicht cool auf beides. Das ist schlecht, möchte ich sagen. Ist bei dir das Gleiche allem, mit Jein? Also Jein sagen geht auch nicht? Jein geht auf gar keinen Fall. Ja. Das kenne ich, das habe ich in irgendeinem Kontext mal gesehen. Sowas. Irgendein Song. Haben die über Frauen geredet. Und dann so, bist du eher so ein Ärscher- oder Tittentyp? Und er so, beides. Und dann so, nein. Das ist einfach die unkreativste, dümmste Antwort auf die Frage. Alle haben ihn so geschüttelt dabei. Ich hab den Kopfhörer geschüttelt. Alle haben im Kino gelacht. Das wäre auch geil, wenn es ein Film wäre. Und du bist der Einzige, der aufsteht. Nein! Halt, stopp! Moment, das ist kein guter Gag. Halt mal kurz die Leinwand an. Und warte, die Leinwand dauert ewig, bis die den überhaupt wahrnehmen, die Leute. Das heißt, du stehst die ganze Zeit da, bis. Nee, ich warte jetzt hier. Könnt ihr hallo, runterkommen? Ja, ich bin hier. Ja. Und es dauert irgendwie so ein riesen Cineplex. Irgendwann kommt so ein Typ rein und was ist denn hier los? Was machst du denn da? Ja, mach mal aus. Habe ich dir schon mal erzählt mit diesem Bildfehler im Kino, dass wir mal im Kino waren und dann ging der Film los und das Bild war verschoben. Also die obere Hälfte des Bildes war unten. Das war 3D. Du musst die Brille aufziehen. Ah, nicht schlecht. Hey, also klassischer Gästeliste Geisterbahn-Gag. Kriegst ein D. Also die untere Hälfte war oben und die obere Hälfte war unten. Und in der Mitte war so ein grauer Strich einfach durch. Und dann schaut man diesen Film an. 2 Minuten, 3 Minuten und dann überlegt man schon so, was passiert jetzt? Also soll man sich irgendwo melden, bis tatsächlich irgendwann nach 5 Minuten einer aus der ersten Reihe Filmstrich! Und dann dauert es 20 Sekunden und dann, oh, zack, wird geendet und passt wieder. Ja. Aber ich finde es so gut, dass er das einen gibt, ja, der das genau Wort, das richtige Wort kannte. Das Fachvokabular. Ja, genau. Ja. Filmstrich! Ja, das wenn Leute sagen, ja. Filmfehler, nichts passiert. Ja, genau. Die Leinwand ist gefunden. Der obere ist unten und Filmstrich! Yes. Filmstrich! Ja, richtig, richtiger Wort. Und der Typ hat da bestimmt auch überall so Gaffer-Kleben und so. Da war so ein richtiger. Und vor allem, er hat halt 5 Minuten gewartet. Er dachte sich so, weiß es jemand? Okay. Filmstrich! Einfach so mega unsympathisch. Aber dafür studiert man Filmwissenschaften, dass man der eine Arsch sein kann. Du hast einen großen Moment gehabt in seinem Leben. Ich stelle mir auch mal vor, dass er oben jemand in diesem Vorführraum einfach auch schläft. So. Ja. Und der einfach so ein paar Wörter hat, wo er dann aufschreckt irgendwie aus seinem Schlaf. Und Filmstrich gehört definitiv dazu. So. Filmstrich, okay. Hast du Walter Mitty gesehen? Den Ben Stiller-Film? Nee. Walter Mitty. Und in diesem Film geht es darum, um ganz kurz zu fragen, es soll ein neues Cover für das Time Magazine geben und das Cover, das Foto, das Cover werden soll, geht verloren und Ben Stiller zieht in die Welt hinaus und will dieses Bild finden. Und man fragt sich natürlich den ganzen Film über, findet er das Bild und was ist dieses Bild? Ja. Warum ist es so wichtig, dass er es findet? Und dann am Ende, Spoiler, man weiß nicht, sieht man das Bild am Ende oder nicht und du siehst dann so, er läuft dann so über die Straße und sieht an einem Kiosk das Time Magazine. Und dann fährt die Kamera auf dieses Bild und du könntest es sehen. Und in dem Moment wird die gesamte Leinwand schwarz. Alles ist schwarz. Wow. Und alle denken sich, okay, geil. Und es bleibt schwarz. Filmstrich! Und schwarz, alles schwarz. Filmstrich. Und tatsächlich, ohne Witz, ist der Projektor ausgefallen. Wir hatten auch die Musik gehört. Also es war gar nicht mit Film zu tun. Die Musik ist weitergegangen. Der Projektor ist ausgefallen. Auch die Credits kamen am Ende, so diese Musik. Und also, was ist denn jetzt los? Einfach, es ist wirklich in dem Moment, in dem der spannendste Teil des Films kommen würde. Der Film, und alle dachten so, oh, ja, okay. Ja, aber das kann ja kein Zufall sein. War bestimmt. Aber wo ich mir auch dachte, so, und dann kam irgendwann so einer rein, so, ja, bleiben Sie kurz sitzen, wir spulen kurz zurück und machen es nochmal und haben dann das Ende gesehen. Das fand ich auch cool, dass es dramaturgisch Sinn ergibt. Ist ja geil. Das ist echt krass. Vielleicht müssen das alle weltweit von dem Verleih alle so Filmmacher machen, sozusagen. Wie heißen die hier? Projektor bedienen? Projektionisten, aber Projektionisten, na klar. Das Medium Film verlassen an der Stelle. Zu sagen, man spielt mit dem Medium. The medium is the message. Ach, so. Apropos Film verlassen. Lumen, ich war ja war letzte Woche hier in diesem Macbeth drin, ne? Ja. So, und also Klassiker, nichts zu tun gehabt am Freitagabend, einfach auch mal alleine ins Kino. Ne? Das kann man ja mal machen. Das frage ich mir auch immer, so, wann das einsetzt, dass man das machen kann. Geil, du musst einfach nur selbstbewusst sein. Nee, und dann, Bewusstsein und das muss es einsetzen, dass man das macht. Ja. Man muss so einsam sein. Ja, nee, das ist super. Aber und da waren auch nur Pärchen und so, es war auch komisch, irgendwie ein bisschen unangenehm, aber wenn du das ausstrahlst, dass alles klar ist, dass du alleine da bist, so mit mega viel Chips und so, dann ist es okay. Aber du hast trotzdem den Pärchen-Knutschsessel genommen, damit du deine Chips nehmen kannst. Oh, bist trotzdem mit dem Tandem gekommen, seltsamerweise. Ich habe halt auch so dumme Gags gemacht in der Schlange irgendwie so. Ich versuche dann immer meine eigene Unsicherheit da irgendwie das Eis zu brechen, was gar nicht da ist, irgendwie so. Nur zwischen Pärchen beim ich hole mir auch, kommt gleich nach. Meine Freundin ist gerade irgendwann. Also ja, Frauenmantel mitgenommen. Okay, und das Daumen hoch, weglaufen, genau, so stolpern. Du hast auch so eine Handtasche dabei. Ja, du müsste gleich kommen, jeden Moment. Ja, komm. Aber ganz kurz, aber da kommt tatsächlich dann immer dieser bemitleidenswerte Blick des Kassierers. Nur eine Karte? Ja. Eine Karte. Das ist genauso wie mit den Stäbchen, wenn die dann irgendwie immer zwei reinlegen, wenn ich Sushi bestelle. Das machen wir auch immer. Ich bin so fett, dass ich irgendwie Leute zu Besuch habe. So. Das ist nicht schlecht für uns. Ja, aber das ist ein Classic-Stand-Up. Das ist ein Nein-Gag. Ja, genau. Nein-Gag. Also nichts gegen dich, ist okay. Nee, aber das ist das Classic-Gag. Ich war ja einer der ganz frühen Nein-Gag-Menschen, wo ich immer noch eigentlich schon längst nicht mehr drüber rede, aber ich habe eine Zeit, wo ich richtig so richtig viel Energie hatte und Lust, das Leuten zu erzählen, dass ich Nein-Gag schon seit ganz, ganz am Anfang kenne, wo das noch so ein ganz kleiner Block war. Und mittlerweile ist ja. Nee, das ist ja mittlerweile nur noch Quatsch. Also das ist ja nur noch so alles recycelt, 5000 Mal gesehen und so. Aber wegen Film verlassen, wegen Bad, das fand ich so wahnsinnig interessant, weil dieser Film, wusste ich vorher auch nicht, der ist halt dummerweise, ich habe in Deutsch reingegangen und der ist aber auch in Englisch in diesem Shakespeare-Sprech halt so, ne? Ah. Also mir deucht, wert ein Vogel. How does so, now programs und ich bin halt echt, da war ich schon in der Schule mega schlecht, ich kapiere das halt nicht, ne? Ganz ehrlich, bin ich einfach zu dumm dafür, ne? Ja. Obwohl du ja Muttersprachler bist. Nee, es ist ja mega schön auch und das Ding ist, ich bin auch drin geblieben, war stark und hab's durchgezogen. Nach einer halben Stunde checkst du das auch und dann gewöhnst du dich an den Sprech und dann weißt du auch so grob, worüber die eigentlich reden und so, ne? Und oder ich habe ja nebenbei auch vorgenommen, ein paar Sachen zu übernehmen, die sagen. Zum Beispiel, ich komme zu spät. Jetzt immer zu sagen beim echten Leben so, die Zeit war mir unhold. Sich das anzugewöhnen, immer so, die Zeit war mir unhold. Das finde ich so cool. Das ist schon gelaufen. Das wird unser Deutschlehrer das immer gesagt. Damit wird so gesprochen. Und es ist einfach cool, wenn es einfach zu einer Persona wird. Es ist auch mega schön, es ist also super gut, aber das ging ja auch im Film. Also Leute sind original, also genau wie ich, die auch verpeilt haben, dass es auf dieser echten Sprache ist, sind einfach gegangen. So, ne? Also original, nach 5 Minuten sind halt irgendwie die Hälfte des Kinos einfach gegangen. So. Ach, immer so Pärchen, so fast die Hälfte. Das war so ein ganz kleines Kino. Also wir waren irgendwie eh nur so, ich schätze mal jetzt 40 Leute und das sind so ungefähr 15 Leute, sind einfach gegangen. Das so, krass. 5 Minuten. Leute gehen aus und das Film. Problem ist, ich wollte auch gehen, aber ich habe diesen Moment verpasst, mitzugehen oder vorher zu gehen. Ja. Und das geht so, das saß ich halt so da und wollte, das ist so, solche Gedanken mache ich mir halt so, im Dunkeln. Mhm. Ich könnte einfach auch gehen, ist doch scheißegal. Ja, aber ich denke mir so, nee, jetzt kann ich nicht mehr gehen, weil jetzt denken ja alle anderen, wenn ich jetzt gehe, bin ich so ein Mitläufer, der nur geht, weil die anderen gehen. Ja. Geschnitten wegen fragwürdiger Überleitung. Aber, wir würden natürlich auch gerne mal bei euch eingeladen werden. Ja, klar. Einfach ja, subtil auf Einladung hinleiten. Ja, vor allem Betonung liegt auf subtil in diesem Fall. Nee, machen wir eine Crossover-Folge. So Simpsons meets Futurama. Wer ihr jetzt seid von beiden, könnt ihr euch aussuchen. Klar, ich glaube, wir sind dafür alles offen. Wir haben da so eine Impro-Theater-Nummer. Genau, klingt gut. Das hat 1:1 Nils Burgelberg genauso gesagt. Das sind so die Antworten, geworden, so die Gästeliste Geisterbahn, nee, weil How Nils to Behave das, in ja, anderen Podcasts. Nee, pass auf, Nils hat das bestimmt so gesagt. Nee, wir haben tatsächlich so, How to Behave in anderen Podcasts, 100% nicht. Ich glaube, Nils hat das bestimmt genauso gesagt, weil ich ja immer denke, ich kann ja für die anderen nicht sprechen. So, wenn ich jetzt irgendwie sage, ja geil, boah, lass morgen direkt machen. Okay, 2 von 3 haben es ja schon gesagt. So. Wir brauchen eigentlich noch Herm. Aber na, wir fänden es auch lustig, wenn wir Herm als einzigen nicht einladen würden. Ja, den konnte ich nicht ausschließen, auch in der Crossover-Folge haben wir komplett ignorieren. Ja, muss ja Vincent einfach auch fragen halt, ne? Einfach um euch als Gruppe so zu zerstören, dass wir irgendwo so diesen Saatkorn setzen, des Hasses in Herm. Der ist einfach, warum wenn du einen wählen müsstest zwischen Herm und Nils, der bei einem, in einem Raum, der bei einem atomaren Nuklearschlag nicht stirbt, wen würdest du von beiden nehmen? Ey, der hat so eine Frage beantworte ich nicht. Das ist ja Quatsch. Wenn du... Nee, warte mal, um Florian zu treffen, beide. Beide. Durch einen Kniff. Also beide tot. Okay. Es war eine Riesenehre. Ja, mir auch, dass danke. Dass du hier warst. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank nochmal auch von mir. Und ich wünsche dir einen guten Heimweg zurück nach Berlin. Danke, und, Stefan. Grüße an die ganze Gästeliste Geisterbahn-Sippe. Mache ich. Im Gesamten des Podcast-UFO, vom gesamten Team. Im Namen. Im Namen des ganzen Podcast-UFOs. Aber der Kranz wäre nicht nötig gewesen. Nee, oder? Haben wir auch gedacht. Aber wir hatten nicht nur wieder bei den PayPal-Einnahmen. Ciao. Das war's jetzt, das ist das Ende. Das war dieses berühmte Podcast-UFO.